Vincent Kennedy McMahon legt auch in seiner Dokumentation seine Maske nicht ab. Moment, was? Das ist ein echtes Gesicht? Selbst die Muppets würden sich denken, dass der Mann unecht aussieht. Naja, dafür waren mehr Stars zu sehen als in einer wolkenlosen Nacht in der Kölner Innenstadt. Zurück zur Doku. Uns wurde die Geschichte eines Self-Made-Billionärs gezeigt, der in seinem Leben ungefähr so viele Skandale und Klagen hatte, wie er Dollar auf der Bank hat. Er selbst stellt sich als liebender Ehemann dar, doch er hatte so viele Affären, dass selbst Charlie Sheen monogam wirkt. Schließlich hat mir noch nie ein 77-jähriger Mann so ausdrücklich erklären wollen, dass er noch sexuell aktiv ist. Es ist also die Geschichte eines Mannes, der mehr an sein Geschäft denkt als jemand mit Magen-Darm nach dem dritten Kaffee. Die zu sehende Cyndi Lauper hätte auch ihren größten Song umtexten können in Oh Vince, just wanna have money. Heute möchten wir klären, ob Netflix verflixt nett war oder ob deutlich wurde, dass Mr. McMahon mehr Leichen im Keller hat als eine Gerichtsmedizin im Untergeschoss. Wir sprechen jetzt also über Vincent Kennedy McMahon. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem Sonderpodcast bei wrestling-infos.de. Nennt mich bitte heute aber Stone Cold Steve Austin, denn ich begrüße zunächst meinen persönlichen Dwayne The Rock Jensen. Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag. Gut geht's mir soweit. Ich habe gestern die Serie mir durchgeprügelt und die Eindrücke sind noch frisch und dementsprechend, freue ich mich auf den Podcast, Leute. Das freut mich. Wir sind aber nicht nur zu zweit. Und wer könnte besser unseren Triple Arsch vervollständigen als unser Sean Markholz? Wie geht's dir? Hervorragend. Danke für die Einleitung, Stefan. War mir ein Fest auch, dass du hier einen halben Poetry Slam abgeliefert hast. Sehr stark. Ich freue mich. Immer wieder gerne. Wie Jens es gesagt hat, die Doku reingeprügelt. Und bin gespannt auf eure Gedankengänge. Also kurz für den Kontext reingeprügelt ist, glaube ich, wirklich sehr nah an der Wahrheit, weil wir haben jetzt Donnerstagabend, die Doku kam bekanntermaßen am Mittwoch heraus. Ich denke mal, dieser Podcast wird ungefähr am Freitag online gehen, deswegen wir haben extra für euch 6 Folgen ungefähr 55 Minuten Doku uns reingejagt. Falls an dieser Stelle sich immer noch jemand fragt, worüber wir hier gerade sprechen. Am Mittwoch, wie gerade gesagt, kam auf Netflix eine Dokumentation über Vince McMahon, also mit dem sehr kreativen Namen Mr. McMahon. Und dabei wurde sein persönlicher Werdegang beziehungsweise eigentlich sein gesamtes Leben erzählt und das so auch gleichzeitig entlang der Geschichte der WWE. Die werden wir, glaube ich, heute nur ein bisschen beiläufiger besprechen, denke ich mal. Also das habe ich jetzt einfach spontan entschieden, sondern uns hauptsächlich wirklich um die Persona Vince McMahon kümmern. Erstmal generell die Frage an euch beiden. Also wie ihr die Doku fandet. Ich meine, Vince ist jetzt vielleicht nicht der sympathischste Mensch, auch nicht der rechtschaffendste oder fairste, bei weitem nicht der selbstloseste, aber dafür, ist auch nicht der freundlichste. Jens, wer oder was ist Vincent Kennedy McMahon? Also wenn ich mal eine ehrliche Meinung geben darf, ich versuche manchmal so ein bisschen zurückzutreten und mir das anzugucken. Und manchmal frage ich mich auch so, ohne da irgendwie ein Experte zu sein, was würde ein Psychologe zu der Sache sagen? Und ich glaube, ein Psychologe hätte eine absolute Freude an dem Mann. Also woher diese ganzen Probleme kommen und so weiter, ist so glasklar, ne? Und die Dokumentation beginnt ja damit, ohne vorgreifen zu wollen, dass er sagt, dass niemand kennt mich wirklich und niemand möchte sein. Das sind Dinge, die ein Teenager sagt. Ich bin der Meinung, das sind Dinge, die ein Teenager sagt, um mal cool wirken zu lassen. Ihr wisst ja gar nicht, wie ich wirklich bin. Ja, voll. Also das ist halt, ich glaube, das ist halt ein Mann, der lebt in seiner eigenen Welt. Das kam für mich nicht ganz so rüber. Ne? Ich glaube, Dave Meltzer hat das mal angeschnitten. Der lebt komplett in seiner eigenen Welt. Und warum er das tut, glaubt, wie gesagt, da hätte jeder Psychologe seine Freude dran, kommen dann bestimmt gleich noch drauf. Und ich bin hin und her gerissen. Es gab gute Momente, wo ich sage, ja, okay, das ist gut dargestellt oder das ist jetzt interessant. Und es gab Momente, wo ich mir sage, schwierig. Aber ja, war sicherlich dem Ganzen auch geschuldet, wie die Entstehungsgeschichte war. Genau, also die Doku an sich wurde schon eigentlich vor 2 Jahren ungefähr abgedreht. Dann im Zuge des oder der Klage von General Grant. Das könnt ihr natürlich alles bei uns auf der Seite ausführlich nachlesen. Beziehungsweise kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher zu. Wurde dann etwas noch an der Doku verändert. Am Ende wurden dann noch Interviews geführt. Ungefähr die letzten 20 Minuten der 6. Folge wurde dann ja entweder hinzugefügt, abgeändert. Man weiß nicht, wie es dann original aussah. Wodurch auch anscheinend so der gewisse Grundtenor der Doku auch abgeändert wurde. Auch da kommen wir gleich noch zu, wie es dann an manchen Stellen gewirkt hat, weil manchmal wirkte es sehr wie eine ziemliche Lobhudelei auf ihn und manchmal wurde dann doch wieder sehr ins Kreuzfeuer genommen. Aber da kommen wir jetzt gleich inhaltlicher zu. Ich würde einfach vorschlagen, wir können das da ja chronologisch drüber sprechen, so wie es halt ungefähr in der Doku auch vorgekommen ist. Also ich meine, wir können auch gerne jederzeit was vorgreifen. Wäre jetzt aber mein erster Vorschlag an der Stelle. Ich finde es auch gut, dass du mich nicht fragst, wie ich die Doku fand. Oh, okay. Ja, dann bitte. Entschuldigung. Ich nehme es nicht persönlich. Es ist ungewohnt, mit 3 Leuten zu sprechen. Ja, versuch dich rauszureden. Um das Ganze mit einem Wort treffend zusammenzufassen, würde ich sagen, befremdlich. Also in sehr, sehr vielen Aspekten befremdlich, was Vince McMahon angeht, was die Intention der Doku angeht und was auch viele der Wrestler, die da und andere Szeneleute, die da ausgesagt haben. Ja. Gerade weil, wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, das sollten wir ein bisschen aufrollen, halt, dass das Ganze vor 2 Jahren eigentlich bis fast zum Ende abgedreht wurde. Dann kamen die Vergewaltigungsvorwürfe von der ehemaligen WWE-Mitarbeiterin, der General Grant, die er da Stiegsposition eingestellt hat und eben zu gewissen Dingen gezwungen hat. Und ja, also ich finde, man merkt auch tatsächlich sehr stark, dass die ganze Serie geschnitten wurde, umgestaltet und es hat mir so ein bisschen der rote Faden gefehlt. Also man merkt, eben wie ihr schon gesagt habt, die Intention war eigentlich am Anfang eine andere und jetzt ist es so ein bisschen schwammig, wohin man mit der Doku eigentlich wollte. Also der rote Faden für mich war gefühlt eigentlich die WWE-Geschichte. Daran genau. Hat es gefühlt, also irgendwie so am meisten richtig, gehalten. Genau. Und wenn die WWE gute Zeiten hatte, dann wurde Mr. McMahon ziemlich positiv dargestellt, was er doch für ein fantastischer Booker ist. Und wenn es halt um manche Skandale ging, wovon es ja auch nicht gerade wenig in den letzten 40 Jahren gab, dann wurde halt auch ein bisschen kritischer dargestellt, wobei er auch bei manchen Skandalen, finde ich, auch relativ gut weggekommen ist in der Doku, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ich würde gerade erstmal Folge 1 einfach mal reinstarten. Es wird relativ früh erzählt, dass Vince McMahon, der 1945 in North Carolina geboren wurde, in einer Trailerpark-Siedlung gelebt hat, bis er 12 war, bei seiner leiblichen Mutter und seinem Stiefvater. Wurde auch relativ früh gesagt, dass er da Prügel ausgesetzt war. Später, das nehme ich gerade mal vorweg, ich glaube in Folge 5 war das, wurde dann sogar noch gesagt oder angedeutet, dass er sexuell dann missbraucht wurde von seiner Mutter. Aber da bin ich mir gerade nicht 100, oder halt zumindest misshandelt. Ich glaube, misshandelt war das Wort. Na, sexually abused. Oder sexually abused. Ja, das stimmt. Ja, sexuell misshandelt, sexuell missbraucht ist ja jetzt nicht der große Unterschied. Ja, ich habe es mir extra als Zitat, glaube ich, rausgeschrieben, wie es dann zumindest im Deutschen dann übersetzt war. Also man hat es jetzt nicht aus seinem Mund direkt gehört, aber der Sprecher hat das im Grunde nur so angedeutet. Er hat nur irgendwas gesagt, irgendwas mit Inzest hat er doch gesagt. Ja, er hat irgendwas von Inzest in seiner Familie gesagt, aber auch da ist halt dann die Frage, ob das dann auf ihn bezogen war oder halt weitere Teile seiner Familie. Das ist ja auch eine bekannte Sache, also das ist schon öfter bekannt, dass er da mal Anschuldigungen gegenüber seiner Mutter gestellt hat, dass er auch da sexuell missbraucht wurde. Und da wirkte er sogar, als das angesprochen wurde, fand ich im ersten Moment so einen Ansatz von reflektiert nach dem Motto, wer selbst als Kind misshandelt wird, hat eine hohe Chance, dann selbst irgendwann zum Täter zu werden. Und ungefähr 3 Sekunden danach hat sich das wieder um 180 Grad gedreht, weil er sich dann selbst wieder ziemlich auf den Podest gestellt hat, dass er jemand ist, der halt alles Negative hinter sich lässt und keinen Gedanken an irgendwas Negatives verschwendet, sondern nur sich an positiven Dingen festhält und nach vorne schaut und so weiter und so fort. Also er wirkte für mich nicht wie ein Mann, der all seine Kindheitstraumata verarbeitet hat an der Stelle. Nein, also das meinte ich auch. Also ich würde behaupten, als ich sagte, ein Psychologe oder ein Psychiater hätte Freude daran, es ist relativ klar, was das Problem bei ihm ist. Der hatte eine schwere Kindheit, wurde misshandelt, geschlagen, missbraucht, hat dann seinen Vater getroffen, der irgendwie gottgleich für ihn wirkte, der seine ganz eigene Welt hat. Und dann hat er sich selber seine eigene Welt aufgebaut, in der er im Grunde der Gott war und hat nur noch in dieser gelebt. Also das kann man zur Entschuldigung irgendwie sagen. Ja? Und dann hat das ja wirklich tatsächlich selber auf den Punkt gebracht. Leute, die sowas ausgesetzt waren, werden dann oft selber zu Tätern. Wie gesagt, das ist eine Freude für ein psychisches Diagramm, sage ich mal. Der Mann. Ja, total. Nur, dass er es selber nicht merkt, offensichtlich. Und halt auch gerade dieses Beispiel, wo er das sagt, eben mit schwerer Kindheit, ne, und Gefahr, Täter zu werden. Das ist ja während der Serie, kommt es öfter mal vor, dass er dann schon, wie Stefan sagte, so reflektiert und man so denkt, okay, da ist ein Hauch Wahrheit drin und der Mann ist irgendwie demütig oder gerade mit seinen Gefühlen beschäftigt und zack, die nächste Aussage ist dann aber wieder so fast wie so ein Character-Work, dass er dann so eine Punchline rausholt, wie, ja, da muss man aber das alles hinter sich lassen und alles abschütteln und nach vorne schauen und als würde er sich so da in eine andere Persönlichkeit wieder reinrücken oder selbst versuchen, seine Bestätigung zu kriegen. Das ist ganz, ganz weird. Ich glaube, man merkt halt wirklich in vielen Punkten, dass er so ein bisschen in manchen Dingen auch der Realität wirklich entrückt ist. Ne? Klar, der hat immer so Momente, wo er reflektiert scheint, aber der lebt nicht in der Wrestling-Welt und nicht in der richtigen Realität. Ja, das sagt er auch. Wo diese, also, ne? Ja, genau, wo alles zwischen Realität und Wirklichkeit ein bisschen verschwimmt. Und auch die Tatsache, ne, dass er selber sagt, ich bin ja überhaupt gar nicht wie Mr. McMahon und alle anderen sagen, ja, im Grunde ist er Mr. McMahon, ne? Das sagt tatsächlich schon vieles aus. Ich glaube, der hat auch eine sehr, sehr verzerrte Selbstwahrnehmung. Total. Da muss ich auch wirklich sagen, oder Entschuldigung, Marco. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, der Mann versucht sehr viel einfach mit der Rolle zu rechtfertigen. Er sagt, okay, ja, aber das ist in Character passiert oder das war nicht ich, sondern das war Mr. McMahon. Also das. Ja, finde ich gruselig. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, die Stelle, die du gerade meintest, Jens, da muss ich kurz Netflix auch loben, dass es öfter mal auch vorkam, dass er irgendetwas sagt und sofort irgendwas gegengeschnitten wird, was halt direkt dagegen geht, wie halt das Beispiel von, als er meinte, dass er und der Charakter Mr. McMahon nichts miteinander zu tun haben und alle sofort meinten, doch, es ist eigentlich ziemlich genau eine Person. Zu dem, was wir gerade gesagt haben, fand ich auch ein Zitat von Paul Heyman ganz nett in einer späteren Folge. Das habe ich mir versucht, möglichst 1-1 rauszuschreiben. Vincent Kennedy McMahon hatte nur eine wirkliche Beziehung im Leben, und zwar mit der WWE. Das Business gehört dabei nicht ihm, sondern er gehört voll und ganz dem Business. Und das, finde ich, beschreibt es sehr gut, dass er einerseits natürlich damit wahnsinnig reich und mächtig wurde und natürlich auch sehr viel Erfolg hatte, das kann man ihm, glaube ich, gar nicht abstreiten, aber dass einfach er und sein gesamtes Denken, seine gesamte Wahrnehmung auch einfach dadurch so sehr zerrüttet wurde, dass er überhaupt gar nicht mehr davon sich lösen kann, sondern er existiert praktisch nur, weil WWE existiert. Ich glaube, das tatsächlich, es wird jetzt alles ein bisschen durcheinander. Ich glaube, Stefan setzt dann gleich irgendwie den roten Faden an. Am besten hat das, glaube ich, auch tatsächlich Dave Meltzer auf den Punkt gebracht, der, als er gefragt wurde, als was Vince McMahon in Erinnerung bleiben wird, ne, da haben ja alle so rumgedruckst dann. Weil das, glaube ich, die wurden auch gefragt, nachdem die Anschuldigungen groß wurden, ne, und Alle haben ziemlich rumgedruckst, vor allem John Cena kam wieder unglaublich peinlich rüber. Dave Meltzer hat gesagt, er wird als der erfolgreichste Promoter in die Geschichte eingehen. Das fand ich auch ganz gut, wie er das formuliert hat. Nicht als der beste Promoter, ne, oder als die größte Person im Wrestling, sondern als der erfolgreichste Promoter. Und das wird ihn halt im Grunde am Ende des Tages auch niemand nehmen können. Sagt ihm halt überhaupt gar nichts über die eigentliche Person aus. Ja, über voll. Ihn auf keinen Fall, nee. Ja, das ist ja auch das Zitat von Heyman, das du rausgesucht hast, Stefan, kam, glaube ich, nach den ganzen Affärenanschuldigungen. Ne? Und da war es ja dann auch die einzige Beziehung, in der er treu war, die er hatte. Also ich finde das, wie du schon gesagt hast, unfassbar gut geschnitten. Auch diese fast schon South Park-esken Lehren von Heyman, der dann so eigentlich zwischen den Zeilen alle dunklen Wahrheiten und Befürchtungen, die man so hat, ja, bestätigt. Und das Ganze aber mit so einem Sahnehäubchen noch irgendwo versucht, nett zu verpacken. Ja, ich versuche mal, den von Jens gerade angesprochenen roten Faden wieder so ein bisschen reinzubekommen. Also ich glaube, Folge 1, da muss man gar nicht mehr so unfassbar viel zu sagen, weil da wird generell einfach am Anfang erstmal sehr viel reingeschnitten, so ein bisschen halt als Intro, was alles in den nächsten 6 Folgen zu sehen ist. Dann wird so die wirklich Frühgeschichte von WWE beziehungsweise den ganzen Vorgängernamen davon thematisiert, auch dann wie Vince McMahon das Geschäft dann von seinem Vater übernommen hat und so weiter. Da wurden auch noch so ein paar grundsätzliche Sachen über Wrestling erklärt, wahrscheinlich damit ja etwas fachfremdere Leute dann auch noch einigermaßen mitkommen bei manchen Begriffen und so weiter. Jedenfalls Folge 1 endet praktisch damit, dass WrestleMania 1 auf die Beine gestellt wurde, was auch ein wahnsinniger Erfolg war. WWE war dann auch eine national erfolgreiche Liga und das war praktisch Folge 1, also wir befinden uns jahrestechnisch 1984. Folge 2 würde ich jetzt, glaube ich, intensiver drüber sprechen wollen, weil die fand ich wirklich interessant. Das war vielleicht sogar meine Lieblingsfolge der gesamten Serie, weil da halt wirklich mal einiges ausgepackt wurde. Also zu Beginn. Vor allem einige Sachen, die nicht so präsent sind, die nicht schon selber von WWE 100.000 Mal erzählt wurden. Ja, das auch. Also da ging es halt wirklich weniger um die Geschichte, die positive Geschichte von WWE selbst, sondern halt dann wirklich so ein paar Sachen, die, ja, wie soll ich es formulieren, eindeutig nicht positiv sind. Also zum Zeitpunkt nach WrestleMania 1, als WWE ein immer größeres Produkt wurde, immer mehr Fans hatte, ist natürlich auch mehr Aufmerksamkeit auf die negativen Seiten gefallen. Dann wurde halt dann auch bekannt, dass praktisch der Druck auf die Wrestler selbst immer weiter gewachsen ist, weil die Verträge halt so ausgesehen haben, dass wenn sie beispielsweise verletzt waren und nicht auftreten konnten, auch nicht bezahlt wurden. Es gab keine Versicherung, es gab nichts Ähnliches in die Richtung. Das heißt, da hat man schon gesehen, wie hart das Business war, wenn man nicht derjenige ist, dem halt die Company gehört, sondern derjenige ist, der halt im Ring stehen muss. Und dann ging es halt auch schon zum Steroide-Skandal über. Und da muss ich wirklich sagen, da ist es mir das erste Mal wirklich fast sauer hochgekommen. Weil, also Vince McMahon kommt in diesem ersten Steroide-Skandal ja so unfassbar gut weg. Das ist der Wahnsinn. Ja, dass es dir da das erste Mal hochgekommen ist, also das war bei mir schon bei Folge 1, als Hulk Hogan sagte, ja, ich kenne dies und das, aber ihr seid nicht aus dem Wrestling-Business und ihr werdet von mir nicht die ganze Wahrheit erfahren. So, da dachte ich mir schon, okay, da sind wir gut drauf eingestellt, was als nächstes folgt. Aber ja, in dem Steroid-Skandal kommt da viel zu gut weg. Da merkst du auch noch so ein bisschen den Tenor, glaube ich, den die Serie eigentlich einschlagen sollte. Also zum Kontext, als da dann Hulk Hogan, meine ich, war das, vorgeladen wurde. Ja, oder genau. Oder er dann gesagt habe, man muss die Wahrheit sagen und bla bla bla. Also wie sehr sich Vince McMahon selbst an der Stelle als edler Ritter des Guten präsentiert hat, da war ich wirklich, also da musste ich wirklich laut lachen vorm Laptop, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass uns gerade das erzählt werden soll. Ja, er wurde nicht schuldig gesprochen, aber Vince McMahon war ja schon fast ein Heiliger in dem Moment in der Doku. Ja, also wer mehr dazu wissen soll, sollte sich vielleicht Dark Side of the Ring angucken. Ich glaube, zweite Staffel war es United States versus McMahon, wer mehr dazu erfahren will zu dem Thema. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen naja, nicht mit dieser WWE-Brille. Ich meine, Netflix, man hat halt gemerkt, denn ursprünglich war es ja nicht geplant, hier irgendwie WWE oder Vince McMahon ans Bein zu pissen. Das Ding ist, es ist halt, man sieht das, was man heutzutage gerne oft sieht, dass sich ein gewisses Klientel, dem ja auch Vince McMahon gehört, und ein anderer berühmte Persönlichkeit, die auch in der Doku vorkam, mit einer lustigen Frisur, dass sie sich immer in der Opferrolle sehen. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, lass mich nicht lügen, 1994 waren noch, glaub, sogar die Republikaner noch dran, oder? Ab wann war Clinton Präsident? Ich versuche es. 93 bis 2001. Ach, 93. Na gut, okay, dann waren es natürlich schon die Demokraten. Aber trotz allem, seit wann hat es denn die US-amerikanische Regierung oder irgendeine Regierung dieser Welt wirklich auf Milliardäre abgesehen? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also diese komplette Opferrolle, die dann im Grunde auch einer eingenommen hat, wie du schon gesagt hast, ne? Und dieses Wegschieben von Schuld aufgrund dessen, dass das Urteil halt am Ende des Tages nicht eine wirkliche Verurteilung war. Ja, natürlich werden sie irgendwie hinter dem her gewesen sein und werden dort auch alle Register gezogen haben. Da ist jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues, dass die da auch nicht immer mit fairen Mitteln spielen. Ich glaube, tatsächlich Nails, wenn den noch jemand kennt, ein ehemaliger Wrestler, hat damals auch behauptet, ich weiß gar nicht, das wurde der Doku, glaube ich, nicht erwähnt, dass man ihn bezahlen dafür wollte und ihm auch gedroht hat, dass man was gegen ihn sucht, so wie es auch Hulk Hogan angedeutet hat. Und der Meltzer hat ja auch gesagt, ne, die müssen was gegen Hulk Hogan in der Hand gehabt haben und haben ihn gezwungen, deshalb gegen ihn auszusagen. Naja, ich meine, gegen ihn aussagen kannst du halt auch nur, wenn es was auszusagen gibt, ne? Und fand ich immer ganz lustig, naja gut, dann hatte aber Hulk Hogan im Grunde auch ein paar Leichen im Keller. Und ich glaube, das Ganze, das wurde in dieser Doku auch nicht dokumentiert, ne? Ich müsste jetzt nochmal nachlesen, das ist auch schon mal eine Weile her war, aber ich meine, dieser ganze Skandal, ein Punkt ist, das ganze Skandal war es, als die Büros durchsucht werden sollten von Vince McMahon und WWE, haben sie die Angestellten auf frischer Tat ertappt, wie sie gerade fertig damit waren, Beweise zu vernichten. Das kam in der Doku hier auch nicht vor. Na? Es ist nicht so. Es ist so, dass er ihm das letztendlich nicht nachweisen konnte. Es ist nicht so, dass er unschuldig ist. Das ist immer, ist ein ganz großer Unterschied. Na? Es ist ja, ne, ob man jemand freigesprochen wurde aus Mangel an Beweisen oder ein Verfahren eingestellt wurde oder ob jemand unschuldig ist, das ist immer nicht ganz so. Und natürlich kann man das hier nicht komplett beleuchten. Wahrscheinlich hättest du 6 Folgen alleine über diesen Skandal bringen können. Aber man weiß ja so ein bisschen, wie das ganze System damals war. Ne? Im Grunde, es gibt keine Auszeiten, man ist 300 Tage im Jahr unterwegs. Ne? Die mussten alle muskelbepackt sein. Fast alle Wrestler, die es dort gab, haben Steroide genommen. Da gab es kaum Ausnahmen und das wurde belohnt durch Push. Der Schritt dahin, dass das von deinem Arbeitgeber selbst gefördert wurde, zumindest hundertprozentig kann man ja sagen, dass es nicht bekämpft wurde. Also das ist ja sicher, dass nichts dagegen getan wurde. Und der Schritt dazu, dass dasselbe gestützt wurde und auf gut Deutsch, dass McMahon selbst mehr oder weniger ein Drogenhändler war, der ist relativ klein und es gibt sehr viele Indizien dafür, dass es so war. Punkt. Und ja, hier hat man hier halt noch eine Möglichkeit gesehen, sich möglichst als Opfer darzustellen. Gegen die böse amerikanische Regierung, die ist natürlich immer, die bösen Kommunisten, die es immer auf die armen Milliardäre ja, gesehen die, haben. Meine die Güte. Arbeitende Gesellschaft. Ja. Es ist auch, wie du gesagt hast, es wird alles bis zu einem gewissen Grad angerissen, auch nicht wirklich aufgeklärt. Und auch dieses, ja, es ist verjährt oder ich wurde ja nicht verklagt. Das ist auch so ein rechtfertigendes, wiederkehrendes Thema. Und dann kommt auch oftmals wieder der gute Schnitt dazu. Jetzt war auch später Hulk Hogan, wo er dann irgendwann sagt, ja, wir haben uns, also Vince und ich haben uns kurz vor der Verhandlung nochmal getroffen und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und eigentlich wollte ich so alles auspacken, aber habe es dann halt doch nicht getan. Ne? Und ein paar Jahre später liegen sie sich wieder lachend in den Armen. Das ist ja, verdrehte Welt. Generell hätte ich gesagt, dass Folge 2 wirklich viele Dinge angerissen hat, die, wie, ich weiß nicht, wer von euch beiden das gerade gesagt hat, die wahrscheinlich auch problemlos selbst hätten 4, 5, 6 Folgen füllen können. Also allein in Folge 2 war jetzt der Steroide-Skandal, der halt angerissen war und verhältnismäßig noch detailliert besprochen wurde. Aber dann gab es ja noch den Fall mit Jimmy Snooker oder dem Ringboy-Skandal, der danach noch angeführt wurde. Das sind ja bei weitem keine Kleinigkeiten. Und auch wenn da ein gewisser Herr McMahon nie schuldig gesprochen wurde, sondern sich bei vielen Sachen, auch zum Teil bei Folge 1, habe ich auch schon gerade auszusehen was weggelassen, sich mal außergerichtlich geeinigt hat mit den Personen. Wie ihr gerade schon gesagt habt, wird sich halt sehr darauf gestützt, dass er halt nicht verurteilt wurde. Und damit war er dann immer jemand in seiner Sicht, der entweder es nicht angeleitet hat, von nichts gewusst hat, obwohl jeder, der sich ansonsten irgendwie dazu geäußert hat, wie beispielsweise, glaube ich, beim Ringboy-Skandal, was dann, glaube ich, wie hieß er nochmal, Atlas mit Vornamen? Tony Atlas. Tony ja. Atlas, der da wo relativ deutlich wurde, dass eigentlich angefasst wurde. Genau, ja. wo eigentlich jeder wusste, was da passiert ist, was da abgegangen ist. Und Tony Atlas, der ja dann meinte, es gab halt einfach keine Anlaufstelle, bei wem willst du dich halt dann, also in dem Fall von Atlas, wo er dann beispielsweise angefasst wurde, bei wem willst du dich halt beschweren, weil du hast halt über dir nur jemanden, der den es halt entweder nicht interessiert oder selbst initiiert hat oder was weiß ich halt. Also es konntest halt nirgendwo hin und wenn du irgendwo zur Polizei gegangen bist, wurdest du halt entlassen. Und richtig. Ja, es ist halt schwierig, da wirklich Aufklärung in die Sache dann reinzubekommen. Und das hast du ja auch tatsächlich, dass sich das bis in die neue Zeit zieht. Ne? Ashley Massaro war im Grunde genauso ein Fall. Ich glaube, Mercedes Moné hat jetzt erst ein Interview gesagt, dass es bei WWE damals, als sie noch da war, das ist ja noch gar nicht so lange, keine Anlaufstelle für irgendwas gab. Ne? Also wenn irgendwie solche Vorfälle waren, also das heißt, du bist zu seinen Vorgesetzten gegangen. Ja, und der hat ja im Grunde wahrscheinlich nicht so wirklich geglaubt. Also weil wer wird denn gegen Vince McMahon und so weiter vorgehen? Also das sind alles Sachen, ne? Wenn auf gut Deutsch, wenn du dir das alles guckst, im Gesamten, ne? Und dir versuchst dann auch ein Bild zu machen, was dann ein anderes Bild tatsächlich ergibt, gerade aufgrund der Kommentare, als das, was da die Leute, die da interviewt wurden, eigentlich rüberbringen wollten. Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand es gut, wie das geschnitten wurde, stellenweise, ne? Aber gerade das auch mit dem Ringboy-Skandal und so wurde auch ein bisschen abgetan. Ne? Du hattest dann Tony Atlas, der was anderes gesagt hat, ne? Aber ja, ne, es ist halt, ist ja halt auch dann eine Geschichte, die sehr, sehr lange ging. Man hat halt gemerkt, viele Dinge davon werden wahrscheinlich nie wirklich tiefer thematisiert worden, sondern werden am Ende des Tages bei dieser Doku abgetan worden werden mit, da gab es halt mal Anschuldigungen, aber es waren halt nur Anschuldigungen. Hätte es jetzt denen wirklich die Anklage nicht gegeben und wenn er jetzt nicht wirklich endgültig zurückgeschrieben hätte, würde das alles ganz anders aussehen. Der gesamte Tenor dieser ganzen Geschichte wäre ein komplett anderer gewesen. So haben sie es offen gelassen. Ich denke, gewisse Interviews wurden dann auch absichtlich nochmal ein bisschen anders geschnitten, zusammengeschnitten, in welcher Reihenfolge. Aber ich glaube, am Ende wäre die eigentliche Doku damit gelandet, das waren halt nur irgendwelche unbewiesenen Anschuldigungen, ne, gegen einen sehr erfolgreichen Mann, der sich von unten nach oben gearbeitet hat. Aber da in dem Abschnitt über den Ringboy-Skandal, also über die das war ja ein Business-Modell, dass junge Menschen eingestellt wurden, ja. Gerade junge Männer, die dann beim Aufbau und Abbau geholfen haben und dafür aber, dass sie bei den offiziellen sexuelle Leistungen vollbringen. Und da, also in diesem Abschnitt fand ich es zumindest gut, dass man dann auch Interviews von den von den Opfern hatte, die dann auf anderen Kanälen das dann auch Jahre später nochmal berichtet haben, haben gesagt, ja, hier Person A und Y, sondern dass du eben nicht nur diese interne Bubble hattest. Ja. Vor allem eben halt, oh Gott, wie hieß der gleich, derjenige, der es auch drüber berichtet hat? Phil Kuschnicht. Weiß ich jetzt nicht 100% den Namen. Phil Kuschnicht, genau. Im Grunde einen alten Reporter, ne, der dann halt auch dargestellt wurde von den WWE-Leuten, als wenn das einfach nur so ein Schmierenkommentant wäre. Ne? Ich sage zum Beispiel zu diesen ganzen Anschuldigungen über zu Pat Patterson im Grunde nur Roddy Piper. Roddy Piper hat mehr oder weniger schon in Interviews zugestanden und hat zugegeben, dass der von Pat Patterson damals sexuell missbraucht wurde. Also hat ja auch gelogen, den konnte man jetzt halt nicht mehr interviewen im Nachhinein, ne? Der hat darüber weinend im TV gesprochen. Ja, aber Patterson kam auch viel zu gut in der Doku weg, wurde ja auch noch fast als Heiliger hingestellt. Ja. Ich finde grundsätzlich in puncto Ringboy-Skandal, Jimmy Snuka und sowas halt alles relativ schnell abgehandelt wurde, finde ich, ist auch der eigentliche ursprüngliche Tenor dieser Doku auch deutlich geworden. Weil eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, und ich paraphrasiere es jetzt ein bisschen, weil ich mir halt eben es nicht wortwörtlich rausgeschrieben habe, dass dann ja auch gesagt wurde, dass halt diese Ringboys unter Drogen gesetzt wurden, um halt mit denen einen sexuellen Akt durchzuführen, wo ich auch dachte, ja, man könnte es halt auch Vergewaltigung nennen. Also, wenn du jemanden unter Drogen setzt, dass diese Person nicht Ja oder Nein sagen kann, gar nicht mehr geistig anwesend ist, und du dann mit dieser Person schläfst, um es mal freundlich auszudrücken, dann wäre das, glaube ich, für die allermeisten Menschen eine ziemlich klare Vergewaltigung. Aber ich glaube, weil das halt noch der alte oder der ursprüngliche Tenor dieser Sendung war, wollten sie halt dieses böse Wort mit V nicht sagen oder halt Rape im Englischen und haben es halt dann umformuliert mit unter Drogen gesetzt, um halt dann sexuellen Akt durchzuführen. Und da fand ich es auch äußerst seltsam, das sich so anzuhören. Ich glaube, sie hatten sogar gesagt, dass die hören offiziell nicht, ich weiß jetzt nicht mal, ob das dann Pritchard oder ob Patterson namentlich genannt wurden, die dann den Ringboys angeboten haben, eben Drogen zu besorgen oder denen Drogen zu verkaufen. Mit der Absicht dann dahinter, dass sie die nehmen, ein bisschen überdosiert sind und die sich an denen vergeben können. Ja, ich glaube, das muss man dazu sagen, heute ist das ja auch klar Vergewaltigung. Ne? Das war halt damals andere Zeiten, also die Zeiten haben sich halt geändert. Ne? Jetzt mal böse zu sein, für Friedrich Merz wäre das in den 90ern, hätte er das noch Ehe genannt. Also, die Zeiten haben sich geändert, die haben sich damals nicht so wahrgenommen, aus der heutigen Sicht ist das Vergewaltigung, Punkt. Aber das ist halt alles so Sachen, ne, die nicht bewiesen sind, nicht verurteilt sind. Da ist aber auch klar, dass Netflix sich da oder die Macher sich zurückhalten, weil wenn sie die Doku wirklich veröffentlichen wollen, dann dürfen sie das nicht im Mund nehmen. Sondern hast du schnell Anwälte auf dem Hals. Die dafür sorgen, dass das nicht online geht. Also von daher ist das schon verständlich, aber ja, über jedes dieser einzelnen Themen, Skandalthemen, könntest du im Grunde, glaube ich, eine eigene Serie machen. Wer mehr dazu wissen will, wie gesagt, Dark Side of the Ring hat vieles davon abgedeckt, sowohl den Snooker-Fall, weiß gar nicht, ob es auch eine Folge gab über den Ringboy-Skandal, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall United States vs. McMahon war über den Steroiden-Skandal. Natürlich, da bekommt man auch nicht alles mit, da kann man sagen, ne, also ob man jetzt Fan ist von Dave Meltzer oder nicht, aber wenn man über diese ganze Geschichte was lesen will, der ist halt in Sachen Wrestling, glaube ich, einer der Wrestling-Historier, den es gibt, und der hat das alles im Kleinsten gemacht. Also wenn man da gucken will und sich irgendwie alte Observer durchlesen will, wurde auch öfter mal immer wieder aufgegriffen, das Thema. Ist eine klare Empfehlung, wenn man sich da ein bisschen mehr einlesen möchte. Ja, auch bei Dark Side of the Ring gibt es ja auch noch eine sehr gute Folge zu dem Chris Benoit-Skandal, der auch in der Serie behandelt wurde. Ja. Wo man auch gesehen hat, wie sprunghaft, wie fast schon schizophren und wie auf seinen eigenen Arsch Vince McMahon bedacht ist. Wenn du dann siehst, im Interview für die Serie, wo er dann sagt, ja, Chris Benoit, das war ein begabter Wrestler und sonst nichts und so wird er für mich in Erinnerung bleiben. Und dann gleich der nächste Schritt, oder wo er noch dann sagt, ja, da lasse ich darauf nichts kommen und das ist meine Meinung und ich würde auch nie was anderes sagen. Und dann kommt der Schnitt zu der Tribute-Folge, die dann letztendlich rausgenommen wurde und nicht mehr gezeigt wurde, nachdem eben alles bekannt wurde von Benoit, wo er ihm nochmal dasselbe sagt und dann der nächste Schnitt, 2 Wochen später, wo er dann im Gerichtssaal aussagt, naja, Chris Benoit war ein Monster. Also, wie sprunghaft kann man sein? Ja, wir kommen ja wahrscheinlich dann auch später nochmal auf diese Benoit-Erfolge, da habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen. es ist halt, wie gesagt, da gibt es so viele Geschichten und diese Geschichten, wo er sich dann über Jahrzehnte wirklich auch sagen kannst, da irgendwie rausgewindet hat aus diesen Dingen und weil es eben halt auch relativ klar war, ne, dass Wrestling eben halt durchaus ein eingeschworenes Business war, also das ist eine Welt für sich, wo auch niemand den Nestbeschmutzer spielen wollte und wenn dann doch mal irgendjemand nach nah den Nestbeschmutzer gespielt hat oder versucht hat, den zu spielen, ne, dann hat man ihm nicht geglaubt, dann war es halt das Typische, naja. Also es fehlte halt einfach so dieser MeToo-Moment, oder ne, wenn man so möchte. Den gab es zu diesen Zeiten niemals, wo du sagen könntest, da sind wirklich viele Opfer vorgetreten, das waren immer nur Vereinzelte. Und wie gesagt, es gibt aber genügend Hinweise darauf, dass das nicht alles nur irgendwelche verbitterte Leute gewesen sind, die sich dann zu Wort gemeldet hatten. Es ist ein schwieriges Thema, man hat das alles ein bisschen in einer Folge abgefertigt oder in einer halben Folge mehr oder weniger. Die Folge fand ich auch sehr gut tatsächlich, war für mich eigentlich sogar die beste Folge, wie Stefan schon gesagt hat. Gerade nochmal zwei Punkte, die du gesagt hast, zum Aufgreifen, Punkte, es waren keine einzelnen verbitterten Menschen, die da irgendwie noch Profit rausschlagen wollten. Ich glaube, Ende von Folge 2 wurde ja auch noch das Beispiel von Rita Marie, wie sie ja als Ringrichterin bei WWE hieß, aber halt dann bürgerlicher ja. Name Rita Chatterton, aufgegriffen und erzählt, die ja dann Vince McMahon vorgeworfen hat, dass sie halt dann zu sexuellen Handlungen gezwungen wurde. Und da wurde dann ja zumindest auch gezeigt, wie sehr sie ins Kreuzfeuer von allen möglichen Personen ja. genommen wurden. Und vielleicht das auch nochmal Punkte, du hast ja auch gerade schon MeToo angesprochen. Ich glaube, wenn jemand noch einmal einen Grund haben möchte, warum sich vielleicht nicht eine Person sofort traut, in die Öffentlichkeit zu gehen und Anschuldigungen zu machen gegenüber Personen, die sehr viel reicher und sehr viel mächtiger sind und eine sehr viel größere Reichweite haben, sollte man sich vielleicht nochmal diese 5 bis 10 Minuten anschauen, weil diese Person hatte letztendlich nicht Erfolg mit ihrer Klage. Ich glaube, sie haben sich auch außergerichtlich geeinigt wieder. Und naja, ja, aber 2023. Ja, genau. und ich glaube, sie hat sehr stark drunter gelitten, dass sie es öffentlich gemacht hat. Also nur nochmal punkto, warum man vielleicht nicht sofort in die Öffentlichkeit geht und warum vielleicht nicht jede Person verbittert ist, die noch im Nachhinein Anschuldigungen erhebt. Und wenn jetzt jemand mit sich selbst vielleicht noch ringt, ob er eher Vince McMahon glauben soll oder vielleicht den unzähligen Anschuldigungen, er hat selbst in Folge 3 dann noch gesagt, und das habe ich mir als Zitat rausgeschrieben, es gibt nichts, was ich nicht für unser Business tun würde. Ich glaube, das ist jetzt aus dem Kontext des Montreal Screwjobs rausgenommen, aber um das mal vielleicht so ein bisschen allgemeingültig darzustellen, ich glaube, Vince McMahon hätte alles getan, um die WWE und sein eigenes Business und sich selbst zu schützen. Ja, damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Hart-Folge gesagt. Ja, richtig. Stimmt. Aber es war ja auch vorher noch, wo dann Vince McMahon auch noch über diesen Vergewaltigungsprozess, wo er auch angesprochen wird und sagt, ja, eigentlich kann ich mich da so gar nicht mehr dran erinnern. Und wo er dann sagt, ja, also ich wurde nicht verurteilt, das war keine Vergewaltigung. Und selbst wenn es eine Vergewaltigung gewesen wäre, ist längst verjährt. So, was verjährt, wollen die richtig. Leute von mir? Und das fand ich auch cringe. So abgefuckt. Also, auch wenn ich jetzt wieder Dinge sage, die bestimmt ein Teil unserer Zuhörer, vielleicht nicht unser Zuhörer, aber ein Teil von Leuten richtig anpissen werden, ist mir egal, ich erzähle sie trotzdem. Es gibt so gewisse Themen im Leben, da sollte man sich vornehm zurückhalten. Weil es schwierig ist, da wirklich, selbst wenn man noch so objektiv ist, oder versucht objektiv zu sein, oder ausgeglichen zu sein, weil es schwierig ist, dort irgendwie, also einer Seite tut mir immer Unrecht. Ne? Zu diesen Themen gehören der Nahostkonflikt, da sollte man sich raushalten, und Dinge wie Vergewaltigung. Man muss sich einfach bewusst machen, dass sexueller Missbrauch und Vergewaltigung in den meisten Fällen ist das so gut wie nicht nachweisbar. Weil die Opfer eben halt aus nachvollziehbaren Gründen nicht direkt zur Polizei gehen und selbst wenn sie das tun, und sich untersuchen lassen, ist das immer noch kein wirklicher Beweis. Also die müssten dich ja nur wirklich schon am Straßenrand aufgräben und Spermaspuren finden und selbst dann wäre es noch kein hundertprozentiger Beweis. Das heißt, das ist eine ganz heikle Sache, die für die Opfer sehr, sehr schwierig ist, in die Öffentlichkeit zu gehen, eben weil das in der Öffentlichkeit auch oft so behandelt wird, wie wir es hier gesehen haben generell, ne? Und deshalb heißt es ja auch immer, den Opfern glauben. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, mit Channel Grant, das ist ein super Beispiel. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass es da auch schwarze Schafe gibt, die versuchen, Geld rauszuholen, ne? Aber das darf erstmal nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund muss stehen, versuchen, das Ganze aufzuklären, und Vergewaltigung, gerade wenn, auch wenn das länger schon her ist oder sexueller Missbrauch, ist ganz schwierig aufzuklären. Ne? Da mag es irgendwie dann jetzt Beispiele geben hier mit dem unlustigen Comedian da. Wie ist der? Naja, ist ja auch egal. Ich weiß nicht genau, wen du meinst, weil es gibt nicht nur einen unlustigen Comedian, der schon mal irgendwie... Naja, der auch von seiner Freundin, der sexuelle Missbrauch irgendwie angezeigt wurde und dann seine ganze... Das war das erste vorletztes Jahr oder so. Luke Mockridge, ja, genau. Wo es dann nicht ganz so war, aber muss man sagen, da bleibt ja auch alles irgendwie im Unklaren, wo es dann im Grunde, ne, wo beide Seiten nicht besser ist als die andere Seite, wo dann irgendwie solche hässlichen Schlammschlachten hast. Aber hier in dem Fall, um zurück zu Vince McMahon zu kommen, auch da sollte man sich zurückhalten, was Channel Grant und so weiter angeht. Da kommen wir sicherlich in der letzten Folge nochmal dazu, wenn wir die besprechen. Ein wichtiger Punkt ist dann, sich vielleicht auch das Ganze zu betrachten. Ne? Was jetzt hier dieses Thema angeht, mit, wie hieß er, Rita? Rita Marie, beziehungsweise Chatterton. Chatterton, genau, Rita Chatterton. Ist es halt lange her, und das waren andere Zeiten. Andere Zeiten, in denen solches Vorgehen, das, was wir heute Vergewaltigung nennen würden, wäre damals nicht unbedingt eine gewesen. Ne? Auch wenn es bei ihr vielleicht deutlicher war. Ne? Das ist, damals wäre es vielleicht bestenfalls Nötigung gewesen oder irgendwas in der Art. Ne? Heute würde man das ganz anders sehen. Und dann muss man sich im Grunde diese ganze Geschichte anschauen. Ne? Auch diese ganze Geschichte mit General Grant. Selbst wenn es nicht stimmen sollte, dass er sie vergewaltigt hat, ne? Dann gibt es immer noch diese Textnachrichten. Und da sind wir bei dem Punkt. Die Textnachrichten, die sind echt. Da gibt es im Grunde auch niemanden, der was Gegenteiliges behauptet. Auch wenn es Leute da draußen gibt unter den Fans, die behaupten, das ist alles nur gelogen. Na, die Textnachrichten nicht. Lest sie euch durch. Die Textnachrichten belegen im Grunde sehr, sehr deutlich immer noch das, was man heutzutage Menschenhandel nennt. Und das reicht vollkommen aus. Und auch wegen der Textnachrichten wird gegen Vince McMahon ermittelt. Nicht nur wegen irgendwelchen Behauptungen, die nur niedergeschrieben sind in der Anklage, von wegen, ne, sie wurde vergewaltigt von Laurinaitis und McMahon. Naja gut, das nachzuweisen ist relativ schwierig. Ne? Die Textnachrichten sind real. Und die Textnachrichten sind bis heute, wurden die weder von den Anwälten von Vince McMahon weder widerlegt noch behauptet, dass die nicht richtig sind. Vince McMahon hat gesagt, ja, da gab es noch andere Nachrichten. Ne? Das ist aus dem Kontext gezogen, was er aber nicht beweisen kann. Die Nachrichten liegen vor von ihr. Das hat das FBI. Und er hat seine halt leider gelöscht. Es gibt im Grunde keinen Gegenbeweis dafür, dass sie nicht stimmen. Und es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, kann man auch im Internet nachgucken, ja, das ist die Art und Weise, wie Vince McMahon Textnachrichten schreibt. Also passt es auch alles super mit der Timeline und so weiter und so fort. Und dann sind wir halt relativ schnell, wo man sagen muss, naja gut, wenn das jetzt stimmt im Jahr 2022, ne, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass viele von den anderen Dingen auch stimmen? Das ist kein Beweis, aber es ist zumindest einfach so, dass man, wenn man genauer drüber nachdenkt, ne, hält man das nicht mehr für unmöglich. Ne? Und es fällt einem dann halt auch relativ schwer zu glauben, dass irgendwie... Ja, das ist immer die armen Milliardäre sind, die hier die Opfer sind. Also wenn man sich diese ganze Timeline anschaut. Ja, vor allem, wenn man weiß, wie Vince McMahon agiert, wenn er das wirklich entkräften kann oder, ne? Also da merkst du ja schon, diese Dinge werden nicht angefochten, und er versucht sich immer rauszureden mit, ja, entweder, wie du gesagt hast, aus dem Kontext gerissen, oder er sagt, ja, das war doch alles einvernehmlich. Ja, ein ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen Geschichten ist, Vince McMahon hat über Jahrzehnte so gut wie, wenn es vor Gericht ging, hat Vince McMahon versucht, immer das alles vor Gericht auszusitzen. Das heißt, vor Gericht aussitzen, bis dem anderen das Geld ausgeht, ne? Oder bis er Recht bekommt oder es fallen gelassen wird aus Mangel an Beweisen. Er hat so gut wie nie Geld bezahlt. Er hat kein Geld bezahlt, weil er genau wusste, und das ist auch seine Einstellung, das ist auch sein Geheimnis, über Jahrzehnte hinweg, weil er wusste, wenn er das macht, dann kommen mehr Leute an. Deshalb hat diese Ringrichterin auch nie Geld von ihm bekommen. Das wäre ja alles abgetan gewesen. Der hätte dir 1 Million überwiesen, das war damals noch unglaublich viel Geld und dann wäre Ruhe gewesen. Er war immer der Auffassung, dass wenn er Geld zahlt, ne, dass das im Grunde die Einladung ist für weitere solche Anschuldigungen. Da mag ja auch was dran sein. Und jetzt guckt euch die letzten Jahre an, wie viele Vergleiche es gab. Er hat ihr Geld überwiesen, er hat allen möglichen Geliebten Geld überwiesen und nicht wenig. Zweistellige Millionensummen. Das Thema hier mit der Klage passt jetzt nicht ins Thema, aber hätte man auch bringen können. Ne, ihr erinnert euch noch an den Flug in Saudi-Arabien, der dann plötzlich stecken geblieben ist, wo es hieß, Vince McMahon und so sind abgedampft, weil der saudische Prinz damit droht, die festzuhalten. Ja, wo die alle auf dem Flughafen gestoppt wurden, genau, und nicht fliegen durften. Mhm. Genau, wurde auch gesagt, das stimmt alles nicht. Ja doch, das stimmt. Und das ist mittlerweile im Grunde belegt. Und zwar ist das belegt, weil Leute darüber geredet haben. Miro, Carl Anderson, Luke Gallows, die haben alle bestanden, ja, wir standen dann dort und wir durften plötzlich nicht weiterfliegen. Und damals hat WWE kommuniziert, dass man einen neuen TV-Deal mit Saudi-Arabien-Land gezogen hat und dass der viel Geld einbringt. Und daraufhin haben einige Versicherungskassen, ich glaube von Feuerwehren, irgendeine Feuerwehr, Vereinigung hat dann im Grunde sich da Aktien gekauft, aufgrund dessen, weil sie gedacht haben, der Aktienkurs geht nach hoch. Und dann hat sich herausgestellt, ja, den neuen Deal gab es halt doch nicht. Aufgrund des Deals gab es dann eben halt auch die Probleme, wo das Flugzeug festgesetzt wurde. Weil es Streit gab zwischen Vince und dem Prinzen. Ne, und dann gab es kurz Blackout. Ging es halt um das Geld. Genau. Weil es diesen Deal mit Saudi-Arabien nicht gab, ist die Aktie gesunken. Diese Feuerwehrgewerkschaft hat viel Geld verloren und hat geklagt. Eine Sammelklage. Und denen hat man die höchste Summe am Ende des Tages gezahlt, die es jemals gab, weil im Zuge dieser Klage wären die befragt worden, ob das wirklich so war, dass es dort eine Drohung gab von den Prinzen, ob die Leute dort wirklich festsagen. Und bevor das vor Gericht gegangen ist, hat WWE denen eine unglaubliche Summe geboten, damit dieser Beitrag verewigt wird. Und wie gesagt, Vince McMahon hat alles vor Gericht im Grunde versucht auszusitzen. Und wie gesagt, dann muss man sich die Frage stellen, warum haben denn die Leute in den letzten Jahren plötzlich alle so viel Geld bekommen? Das sind halt so Sachen, das sind keine Beweise, die du als solches nehmen kannst. Sie ergeben aber einfach ein Bild im Gesamten. Und dann tut man sich ein bisschen leichter. Natürlich, ja, ja, vielleicht will Channel Grenter jetzt auch irgendwie Geld raushauen. Ja, das kann ja auch durchaus sein. Ich meine, sie hatte auch einen Deal mit Vince McMahon, den er nicht eingehalten hat am Ende des Tages. Und dass sie mit irgendjemand privat dann über das, was sie erlebt hat, gesprochen hat und diese Person ist dann an die Medien gegangen. Also das war ja der Grund, vielleicht nochmal zur Erklärung. Sie hat den Deal mit Vince McMahon, sie soll 3 Millionen bekommen, wenn sie schweigt. Hat dann aber offensichtlich privat mit irgendjemand über die Zeit geredet. Diese Person hat sich an die Medien gewandt. Ich glaube, was war es? Business Insider oder so, ne? Business Insider? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben das dann halt in die Öffentlichkeit gebracht und gesagt, also nee, die hat diese Person, die Channel Grant das erzählt hat sich an WWE gewendet und das ist wiederum an den Business Insider gekommen und die haben den Artikel veröffentlicht, der den ganzen Stein zum Anschluss brach und Vince McMahon hat dann gesagt, ja, jetzt hat sie ihre NDE verletzt und dann zahle ich ihr die restlichen 2 Millionen nicht mehr. Und das wiederum hat dazu geführt, dass General Grant diese Klage dann eingereicht hat. Ja. Das war jetzt sehr viel. Hol uns zurück. Bitte? Ich versuche uns mal ein bisschen zurückzuholen. Ja, zurück auf die Spur. Weil dann Folge 2 war damit ungefähr wieder vorbei. Vince McMahon hat sich zum Ende hin dann doch nochmal als ja, gemobbtes Opfer der Medien und des Staates dargestellt. Hat da auch irgendwann von einem Gesetz des Dschungels geredet. Und dann gehen wir praktisch auch schon direkt in Folge 3, die den Namen Screwjobs trägt und ungefähr genau das hat es halt dann auch über meiste Zeit dann auch beinhaltet. Was ich aus einer positiven Sicht sogar relativ unterhaltsam fand, weil ich fand schon immer wahnsinnig spannend, die ganzen Hintergründe der verschiedenen Screwjobs der letzten Jahrzehnte mir irgendwie durchzulesen. Und auch da muss ich kurz nochmal einen nicht unbekannten Namen in dem Kontext Bret Hart erwähnen, weil Bret Hart war einer meiner absoluten Highlights dieser Dokus. Um kurz nochmal etwas aus den ersten ungefähr 7 bis 8 Minuten der ersten Folge rauszunehmen, meinte Bret Hart, Wrestling ist für mich eine Kunstform, es hat etwas sehr Schönes und ich war ein wahrer Künstler. Und das hat er so trocken gedroppt, dass er selbst sich so auf ein hohes Podest gestellt hat, fand ich fantastisch. Und ich muss auch sagen, ich fand auch generell Bret Hart dann im Zuge der Screwjobs, beziehungsweise seines eigenen Montreal Screwjobs, auch sehr unterhaltsam, weil er meinte, ich glaube, die meisten Zuhörer wissen, was der Montreal Screwjob ist, dafür muss ich jetzt nicht groß irgendwie noch was dazu sagen, dass der darauffolgende Schlag gegenüber Vince, Zitat, das Beste war, was er jemals getan hat. Auch da fand ich Bret Hart wieder äußerst amüsant in dieser Doku. Fand ich übrigens auch ganz interessant. Also übrigens, wenn ihr was über den Montreal Screwjob wisst, braucht ihr nicht diese Doku folgen. Nee. Guckt euch, ich glaube, auf Amazon ist es noch Wrestling with Shadows an. Wesentlich informativer, was das angeht. Weil es auch ein bisschen wieder eine verzerrte Sichtweise, so ein bisschen eine WWE-Sichtweise des Ganzen war. Es wurde nie erwähnt. Es wurde immer so getan, bis zum Schluss, auch mit den Kommentaren vom Undertaker und so weiter, als wenn Bret Hart sich geweigert hätte, den Titel zu verlieren. Aber auch nicht nur Bret Hart, muss man dazu sagen. Auch hier Wendy Richter oder Wendy Richter, deutsch ausgesprochen. Da wurden ja beide sehr so dargestellt, als wenn Bret Hart oder halt Wendy Richter sich, jetzt habe ich es sehr denglisch an den Titel geklammert haben, Genau, als wenn sie diejenigen wären, die sie so extrem quergestellt hatten und die WWE hatte keine andere Wahl, weil die Titel gehören ja eigentlich ihnen und sie haben sich nur wieder zurückgeholt, was ihnen gehört und so weiter. Richtig, das muss man einfach in den richtigen Contest richten. Bret Hart hat sich geweigert, in Kanada zu verlieren gegen Shawn Michaels. Vor allem, Kanada, das doppelte Betonung, in Kanada danach und gegen bei Shawn Raw gegen Shawn Michaels verlieren. Und das wurde nicht ein einziges Mal erwähnt. Ja. Und dann hast du dann immer noch so Flachpfeifen, wie gesagt, oh, so öfter ich Interviews mit dem Undertaker höre, umso unsympathischer wird mir der Kerl. Tut mir leid. Ich glaube, eine grundsätzlich... Nicht unbedingt dumm, aber unsympathisch. Eine grundsätzliche Sache, die man, glaube ich, über diese 6 Folgen sagen muss, bei jeder getätigten Aussage muss man extrem drauf achten, wer sie tätigt und wie nah diese Person zu Vince McMahon steht und in welchem Verhältnis. Und das wirft sehr viel Licht und Schatten dann auf manche Themen. Ja, total. Weil das nicht ganz irrelevant ist. Ja, Marco? Gerade so ein Hulk Hogan, wie schon gesagt, oder ein Jimmy Hart, ne? Alle, die dann auch im Vorfeld gesagt haben, ich weiß nicht, wie viel an die Öffentlichkeit darf oder ich erzähle euch nicht die ganze Geschichte. Das hat Vince McMahon am Anfang schon gesagt. Ja, ihr werdet nicht erfahren, wer ich wirklich bin. Stephanie auch hat irgendwann mal gesagt, sie wird nicht alles erzählen. Und Triple H ist auch nicht unbedingt gut weggekommen. Der kam ja auch gerade in der Folge sehr, sehr unsympathisch auch daher. Naja, weil es halt, gerade bei Montreal Screwjob war es dann halt so, die haben es dann halt so gedreht, dass Vince McMahon gesagt hat, sie sollen das alle leugnen. Ja. Ne? Und ich weiß halt nicht, ob das nur für mich neu war oder ob das bekannt war, Telefonat kurz vor dem Screwjob, von dem Triple H bricht. Davon habe ich auch noch nichts gehört. Zwischen ihm, Shawn Michaels und Triple H und Vince McMahon, wo er dann sagt, Vince hat uns die Problematik geschildert, Bret will den Titel nicht verlieren und Triple H sagt dann so, ich habe gesagt, wenn er es nicht macht, dann machst du es für ihn. So, als wäre der Initiator gewesen. Das war für mich tatsächlich eine der wenigen neuen Sachen in der Doku. Ja. Nee, das ist tatsächlich, das wusste ich auch nicht. Vielleicht war das irgendwie bekannt, weiß ich nicht, aber das wusste ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sowohl Hunter als auch Triple H das sehr, sehr lange bestritten haben. Könnt ihr uns hier, die das hören, aufklären. Falls ihr da mehr wisst, schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Ich finde da auch ein Detail an dem Screwjob, beziehungsweise das, was danach passiert ist, hat auch nochmal so ein bisschen deutlich gemacht, dass es halt sehr schwierig ist, mit manchen Aussagen zu hantieren. Wie gesagt, es ist an sich inhaltlich nicht wichtig, aber bei dem Schlag von Bret Hart gegen Vince McMahon wurde einmal gesagt, der hat ihn an die Schläfe getroffen. 30 Sekunden später war die Rede von einem Uppercut. Also. Na, aber du kannst jemanden auch mit einem Uppercut an der Schläfe treffen. Ja, echt? Ich dachte, das wäre. Erkläre ich dir gleich, wieso. Wenn du beweglich bist. Vince McMahon hat erzählt, dass er einfach auf Bret Hart zugegangen ist und Bret, also mit Arm unten und sich halt eine abgeholt hat. Ne? Ja. Das war seine Version Geschichte. Und es war ziemlich klar, dass das gelogen war. Bret Hart hat erzählt, dass die beiden aufeinander losgegangen sind und beide waren quasi wie in einem Lockup. Und jetzt überleg mal, wie ist es mit einem Lockup? Da hast du deinen Kopf nach unten. Aber die nächste Geschichte war doch dann auch ungefähr, dass Vince die Arme oben hatte und dann mit Hilfe eines Uppercuts halt dann praktisch die unter der Deckung durch ist. Du hast, naja, Bret Hart hat gesagt, die waren wie in einem Lockup. Und jetzt mach mal ein Lockup, wie hast du deinen Kopf? Du hast unten und Bret Hart hat von unten zugeschlagen. Dann triffst du die Schläfe und dann hast du ein blaues Auge. Okay, ja, wenn man so rückt, dann, also was nicht rückt, ich will gerade gar nee. Und der Undertaker hat auch gesagt, dass die Beine aufeinander losgegangen ist und bevor sie, und er hat keine Ahnung, wie Bret überhaupt in dem Gerangel zuschlagen konnte. So heißen Vince McMahon's Version war eine Lüge. Ja, okay, dann, um mich selbst zu korrigieren, dass es dann so gesehen durchaus möglich ist, aber ich fand, dadurch wird dann halt deutlich, dass es halt jede Version, also entweder halt die von Vince falsch sein kann oder halt natürlich nochmal sehr missverständlich rübergebracht werden kann, je nachdem, wer sie halt wie erzählt, weil das war so die Sache, die mir halt aufgefallen ist, weil ich dachte, Schläfe, Uppercut, blaues Auge, Arme nicht oben, Arme doch oben, Lockup, da waren halt viele irgendwie Details in der Geschichte, wo ich dann irgendwie dachte, ja, funktioniert das? Also bei dem Thema muss ich ganz ehrlich sagen, ja, genau, stimme ich dazu, genau der gleichen Auffassung war ich auch, dass das ein bisschen komisch und missverständlich, aber am Ende des Tages, wenn ich von all den Leuten glauben sollte, dann glaube ich Bret Hart. Diese Diskussion. Weil ich glaube, für ihn war das ein einschneidenderes Erlebnis als für Vince McMahon. Das erinnert mich gerade so hart an den CM Punk Backstage-Vorfall. Ja. Stimmt, ist ähnlich, ja. Aber ja, ne, ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen Absicht dann bei der Doku, dass du relativ deutlich gemerkt hast, ne, dass das Ganze eben halt auch ein Geschäft ist, wo du sehr vorsichtig sein solltest, wer was sagt. Und dass Lügen da, ja, an der Tagesordnung ist. Dann einfach mal direkt an euch gefragt, haben wir noch was zu den Screwjobs zu sagen oder gehen wir direkt weiter? Nee, würde ich sagen. Alles Wichtige davon, wie gesagt, das ist halt, ne, ist Wrestling-Geschichte und wer dazu was sehen will, findet da Dark Side of the Ring oder eben halt Wrestling with Shadows. Ich glaube, wie gesagt, das war mal eine Weile kostenlos bei Amazon Prime drin. Findet man da vielleicht noch. Sehr sehenswert. Gut, dann gehen wir zu Folge 4 und die hat praktisch direkt damit angefangen, dass halt im Zuge des Montreal Screwjobs halt dann diese tatsächliche Mr. McMahon-Figur halt dann vor den Kameras praktisch geboren wurde. Weil einfach ein Vince McMahon dann einfach sehr viel Heat damit gezogen hat, weil einfach bekannt war, was halt natürlich da passiert ist. Und auch da, also muss ich sagen, Folge 4 hatte für mich wieder einige humoristische Highlights drin. Also um das mal das von eben aufzugreifen, ich habe hier nämlich gerade in meinen Notizen nochmal, habe ich mir das jetzt Zitat rausgeschrieben, weil ich es einfach sehr witzig fand. Nochmal Punkto, Vince hat gesagt, es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen Vince und Mr. McMahon und danach wurde schön gegengeschnitten, Zitat, Shane McMahon, sein Sohn, sagt, Mr. McMahon ist eine Erweiterung von Vince McMahon. Mhm. Shawn Michaels sagt, es ist kein großer Unterschied zu sehen zwischen beiden Personen. Mhm. Hogan sagt, es ist ein und dieselbe Person. Und selbst auch ein Bruce Pritchard hat da in die gleiche Kerbe reingeschlagen. Also selbst sehr Mr. McMahon oder Vince McMahon nahe Personen haben ihm da mal sofort vehement widersprochen. Ja, ich glaube, der Einzige, der revidiert hat, war Triple H, der dann sowas gesagt hat, wie ja, es gibt Vince, den Boss und Mr. McMahon, die Persona und schlag mich tot. Aber sonst alle wirklich in die gleiche Kerbe geschlagen. Ja, das stimmt, das fand ich auch tatsächlich sehr bezeichnend. Aber auch sehr bezeichnend, was so diese also drück uns mal so aus, ne? Wenn du von dir selbst behauptest, ne, du bist eine ganz andere Person, als die Öffentlichkeit von dir denkt, ne? Und alle anderen Personen sagen aber, du bist genau diese Person. Musst du dir vielleicht mal überlegen, ob du nicht wirklich diese Person bist. Weil es bringt nichts, wenn du in deinem Inneren in jemand ganz anders bist, wenn du für alle anderen, für die gesamte Menschheit quasi, eine komplett andere Person bist. Im Grunde, eigentlich bist du doch die Person, die alle, die mit dir zu tun haben, in dir sehen und nicht die Person, von der du glaubst, dass du sie bist. Also. Ja, es ist, glaube ich, schon irgendwo dazwischen, aber wenn die gesamte Menschheit die gleiche Auffassung von dir hat, sei es in Handlungen, in Konversationen, dann ist, ja, wie du schon sagst, ist es bezeichnet und dann ist das näher an dem, als was er in seinem Über-Ich in sich sieht. Ja, was ist halt. Ja. Vince McMahon. Ein weiteres humoristisches Highlight war für mich noch das eingeschnittene Interview mit Stephanie von 2013, als es um die Causa Mike Tyson ging. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade präsent habt, aber da war halt ein Interview, ich weiß nicht, wer die Fragen gestellt hat, mit Stephanie McMahon, die gefragt wurde, ob es riskant war für WWE zur damaligen Zeit halt in Mike Tyson zu investieren, in Anführungszeichen, wo dann Stephanie meinte, ja, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht festgenommen wegen Vergewaltigung und dann sofort rein, wo sie dann sich nochmal erkundigt hat, stimmt doch, oder? War er nicht. Und dann jemand im Off meinte, doch, doch, war er. Er war schon 3 Jahre im Gefängnis zu dem Zeitpunkt. Ja, er war schon wieder wirklich raus. Du kannst von Frame zu Frame sehen, wie jegliche Seele gerade aus diesem Körper rausgeht. Ja. Ja, das war gut. Großartig. Ich fand es auch großartig, dass sie das genauso geschnitten haben. Das war so ein richtiger Moment. Oder? Ja. Oder? Oder? Ja, also manchmal hatte ich da wirklich das Gefühl, die haben die Kamera so ein bisschen länger angelassen, als die Gäste vor der Kamera gedacht haben. Das fand ich schon sehr gut. Ja, ja. Das war so ein Moment, das schneiden wir doch aber raus. Ja, ja. Ja, auch immer diese, wenn Vince McMahon von seinem Stuhl aufsteht. Das ist halt auch so ein Bild für die Götter, wie in der Muppet-Show. Das stimmt. Ich musste von uns auch diesen Vergleich mit der Muppet-Figur hatte ich nie so richtig, aber wo du es gesagt hast, dachte ich mir, Stefan am Anfang zum einen einmal Intro, ja doch. Einmal stimmt, wurden ja auch die Muppets dann in der Netflix-Doku gezeigt, und gesagt, die sehen 1:1 aus wie Vince McMahon. Er hatte von damals schon diese gefärbten Augenbrauen. Ja, das ist faszinierend. Ja, also wie gesagt, eben Folge 4, ganz viel Attitude Era. Ein weiterer Punkt, den ich ganz interessant fand, ich glaube, das war auch Tony Atlas, der das gesagt hat, wo man wirklich Vince McMahon vom Regen in die Traufe gestellt hat, so nach dem Motto, Vince McMahon ist kein Rassist, beziehungsweise er kann ja kein Rassist sein, weil er sieht halt immer nur das Geld in den Leuten. Also er sieht so gesehen kein Schwarz, kein Weiß, sondern nur Grün, nach dem Motto, halt nur die Geldscheine. Wo ich auch dachte, ja, das ist da vielleicht nett, dass irgendjemand über ihn sagt, dass dieser Mann kein Rassist ist, aber die Begründung dahinter lässt halt auch wirklich wenig Positives irgendwie auf die Sichtweise auf ihn zu. Widerspricht sich übrigens nicht. Also die Aussage von wegen, er verdient halt auch gern mit farbigen Leuten Geld, widerspricht sich nicht, dass ich rassistisches Gedankengut habe. Und zugegebenermaßen wird das Wort Rassist eher heutzutage auch ein bisschen ich weiß nicht sagen, du bist heutzutage relativ schnell ein Rassist. Du musst halt einfach sehen, Vince McMahon ist in einer komplett anderen Zeit groß geworden, als das N-Wort noch relativ normal war. Na? Und was, klar, war das auch in der Retro-Perspektive nicht richtig, dieses Wort zu sagen, aber es war, gehörte halt zum normalen Sprachgebrauch. Und dementsprechend, wenn du nicht behaupten willst, dass 100% der Amerikaner damals Rassisten waren, weiß ich nicht. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also man muss das immer im Kontext der Zeit sehen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass Vince McMahon ein Rassist ist, aber wie du schon sagst, die Erklärung war ein bisschen, das eine schließt das andere nicht aus, bloß weil er auch im Grunde mit farbigen Leuten gerne Geld verdient, aber mit schwarzen Leuten gerne Geld verdient, heißt jetzt nicht unbedingt, dass er nicht rassistisch ist. Also das ist ein bisschen so eine Erklärung wie von Höcke damals. Kennt ihr das aus der Heute-Show, wo den Brot für die Weltkalender hochhält? Ne, hier, ich habe hier sogar ein Brot vor die Kälte, da ist ein schwarzes Kind drauf. Ich kann ja gar kein Rassist sein. In etwa das gleiche Level ist das. War sehr schlechte Beschwichtigung. Aber ich meine, Vince McMahon, da ist ja nicht nur, sind nicht nur rassistische Züge, sondern der Mann hat ja gefühlt Aversion gegen die gesamte Menschheit, die er halt irgendwo unter sich sieht oder sich unterliegen sieht. Das ist ja das Verschrobene. Er kann kein Rassist sein, weil er einfach alle Menschen hasst und scheiße findet, die nicht Vince McMahon sind. Das wäre halt, das wäre die Erklärung gewesen, die sie hätten liefern müssen. Ich meine, das ist auch keine gute Erklärung, aber die ist wenigstens nachvollziehbar. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war. In irgendeiner Folge hat er doch aber auch, glaube ich, erzählt, dass er Milliardäre hasst, weil die immer auf ihn, oder reiche Menschen hasst, weil die immer auf ihn zurückgeblieben haben. Ja, genau. Ja, ich glaube, das kommt war auch so. Noch. Okay, es kommt noch. Okay. Nee, aber du kannst es gerade, ich habe es, glaube ich, nicht mehr in meinen. Fand ich auch so eine komplett verquere Aussage. Also, jemand, der dafür bekannt ist, über Jahrzehnte im Grunde Machtmissbrauch betrieben zu haben. Und das jetzt losgelöst von den aktuellen Anschuldigungen, ist das ja nur unbestritten, dass das so ist. Wie gesagt, das ist so eine komplett verzerrte Selbstwahrnehmung, die der Mann von sich hat. Ja, auch wenn man sie ja auch anschaut, mit wem Vince McMahon ja beispielsweise dann ja auch in der Öffentlichkeit verkehrt hat, also beispielsweise Donald bekannter Trump. Name, Stichwort Donald Trump oder so, der ja wirklich einer seiner engeren Vertrauten ist, dann kann er ja nicht so ganz allgemein was gegen Milliardäre haben, wenn die halt, ich weiß nicht, ob das beste Freunde sind, aber zumindest halt die auch einen persönlichen Kontakt haben, der wahrscheinlich nicht rein geschäftlich ist, kann ja seine Abneigung nicht ganz so riesig an der Stelle sein. Aber war die Aussage nicht auch da im Kontext mit der Territorial Era? Also damals ja, in Anführungszeichen. Ja, ja, genau. Das war ja das, wo er ach so, stimmt, mit Ted Turner, genau, wegen den Monday Night Wars dann. Das war dann ein bisschen später. Da vielleicht auch mal so eine Aussage, wo man gemerkt hat, dass Vince McMahon irgendwie, das ist eine ganz verschrobene Person, ist irgendwie, ne, wo das fand ich gut. Ich bin mir auch relativ sicher, das haben sie von Dave Meltzer gesteckt bekommen, auch wenn das nicht so war. Es wurde in der ersten Folge oder zweite Folge, weiß ich gar nicht, im Grunde erzählt, zweite Folge war es, glaube ich, in den 80er Jahren, was er mit den Territorien gemacht hat. Ja. Ne? Die Leute verpflichtet für viel Geld und die Stars weggekauft. Und dann hast du dann eben halt, wo es um die Beginn der Attitude-Ära ging und um den Aufstieg von WCW ging, dieses Mimi. Die haben viel Geld als mehr als ich und holen mir die Leute weg. Ja. Und die sprechen ihnen dann drauf an, aber sind sie nicht der Meinung, dass sie im Grunde einfach nur 10 Jahre vorher genau dasselbe gemacht haben? Nee. Nein. Und dann erklärt er, naja, das, was ich in der Öffentlichkeit sage, ist ja nicht, was ich denke. Also so nach dem Motto, naja, ich weiß schon, dass ich genau dasselbe gesagt hatte, aber ich will es halt nicht in der Öffentlichkeit sagen, wo ich mir so dachte, was für eine verquere Scheiße erzählst du denn jetzt hier? Vor allem, weil... Ne, dann hat er... Ja. Also, Doppelmoral halt, und auch, wo er sich dann versucht, wo er sagt, ja, wir sind kleinständiger Familienbetrieb und so Bullshit, ne, und die haben so viel Geld mehr. Ja, Stefan? Ja, er hat es doch auch, glaube ich, erst versucht zu erklären nach dem Motto, da liegt ein grundlegender Unterschied vor, weil sie es halt damals gemacht haben, um halt eine bestmögliche Show zu booken, und Ted Turner hat es nur gemacht, um halt ihm die Leute wegzunehmen. Genau, das heißt, dass er so gesehen eine gute Absicht dahinter hatte, aber er jetzt in dem Fall nicht, und deswegen kann man das nicht vergleichen. Ja, genau, weil die anderen wollten bestimmt keine gute Show bringen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal, wo wir gerade beim Thema sind, weil wir ja auf die Ausgabe wahrscheinlich nicht mehr zu sprechen kommen werden, wie furchtbar im Grunde abseits von Vince McMahon wirklich Eric Bischoff rüberkam. Ja. Gott, ist Eric Bischoff ein Numbskull. Aber ich fand's gut, Ich fand's gut, wie sie den gut einen reingedrückt haben. Man kann nur sich nur vorstellen, wie oft er von seinen 38 Wochen geredet hat. 83 Wochen geredet hat. Das hatten sie ja dann zusammengeschnitten. 83 weeks. I have a podcast. It was 82 weeks. With the name 83 weeks. My podcast is called 83 weeks. Okay. Ja. Alter. Aber Gott, ist das eine Flachpfeife. Ja. Das ist ja unfassbar. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, was da auch der Kontext war, aber ich glaube, das war dann auch noch in der Folge halt in dem Zuge, wo ich auch einmal herzlich über Eric Bischoff bzw. Dave Meltzer lachen konnte. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was die Begründung von Bischoff selbst war. Doch, ich weiß wieder. Bischoff selbst hat ja gesagt, dass WCW dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat wegen der Besitzerübernahme und die neuen Besitzer wollten kein Wrestling-Programm haben und so weiter. Mhm. Und deswegen gab es viel Chaos und deswegen konnten wir nicht richtig arbeiten und deswegen pipapo. Und wo dann sofort ein Dave Meltzer gegengeschnitten wurde, der dann meinte, ja, wenn das erfolgreich gewesen wäre, dann wäre das schon weitergelaufen. Aber jede einzelne Show war absolut furchtbar, die gebookt wurde. Auch da hab ich dann zumindest auch noch mal ganz gut gemerkt, Eric Bischoff lebt halt auch ein bisschen in seiner eigenen Welt. Ja, genau. Und er versucht, das ist seit 25 Jahren Eric Bischoffs Ziel, seine eigene Geschichtsrevision, seine eigene Geschichte von dem zu schreiben, was da damals passiert ist. Er und Vince Russo. Und das hat halt nichts mit den Fakten zu tun. Ja, Fakt ist, dass WXW in den letzten 2 Jahren unglaublich zweistellige Millionensumme verloren haben. Und das zweistellige Millionensumme um die Jahrtausendwende ist ein bisschen was anderes als heute. Das ist natürlich die WCW. Also aufgrund der Inflation. Ja, also viele Leute haben sehr dieses Bild abgegeben von, wenn es gut lief, sind sie in die Offensive gegangen, haben gesagt, wie unfassbar gut und toll und besonders sie waren. Und immer wenn halt irgendwas schlecht lief, dann waren es halt die externen Einflüsse, weil alle sich gegen sie verschworen haben, weil sie nicht richtig arbeiten konnten aus Gründen XY. Ja, das hatte sowohl Eric Bischoff und Vince McMahon und wahrscheinlich auch die ein oder andere Person dann gemeinsam. Gehen wir mal wieder zurück in die Attitude Era, also nochmal zurück in Folge 4. Was an sich jetzt nicht so ein richtiger Skandal war, da kommt es wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen drauf an, wen man dann gefragt hat. Dass, wie es zumindest in der Folge auch genannt wurde, mehrfach die Grenzen des Zeigbaren dann da verschoben wurde und es halt irgendwie immer doller wurde und immer nackter. Und auch da finde ich, ist für mich persönlich ein Hunter nicht so ganz gut weggekommen. Weil er dann mehr oder weniger Zitat da gesagt hatte, wir machen halt nur das, was die Leute sehen wollen und hat damit halt auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Schuld, wie gesagt, jeder kann für sich selbst beurteilen, ob das ein Skandal ist oder nicht oder ob das okay war, was gezeigt wurde und was nicht, also es war wirklich sehr viel nackte Haut, beispielsweise für ein sehr kindliches Publikum, aber auch da war es wieder halt ein weiteres Beispiel von jegliche Schuld abgeben, wir können dafür nichts, was wir gezeigt haben, weil das ist ja nur das, was die anderen Leute sehen wollten. Also auch da ja, es schlägt in die gleiche Kerbe von, wir können natürlich dagegen nichts machen, weil uns waren die Hände gebunden, die Leute wollten das sehen und deswegen. Und die anderen haben es ja auch gemacht, also deshalb, wir haben ja nur das gezeigt, was auf anderen Sendern auch lief und was erfolgreich war. Das war halt eben die damalige Zeit, damit wurde sich nur wieder gerechtfertigt. Na, man muss halt auch dazu sagen, man kann sich aber auch tatsächlich damit rechtfertigen. Es ist nun mal so, das ist eine Zeit gewesen, um die Jahrtausendwende, in dem dieses Rebellenton, dieses Anti-Establishment nun mal im Grunde hochkam. Das gab es ja auch in der Musik, Eminem und weiß ich nicht, gab es ja noch viele andere Musiker und so weiter, wo das im Grunde gerade in war. Ja, richtig. Und das Einzige, was du sagen könntest, es war nun mal keine Kindershow. Das wurde halt immer ein bisschen falsch dargestellt, dass wenn das immer noch, also dass man ja eine Show für Erwachsene gemacht hat oder Erwachsene und da aber immer noch Kinder irgendwie angezogen hat. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch, dass Jugendliche oder Leute im Jugendalter das besonders cool finden. Aber das hat ja auch den Erfolg im Grunde ausgemacht. Da braucht man nicht drüber reden. Das war halt der Zeitgeist. Ja, und auch da in der Retrospektive ist es halt wieder so, vieles, was da gemacht wurde, ist halt im Grunde gerade mit den Frauen. Ja, heutzutage ist es so, dass könntest du das halt einfach nicht mehr bringen, weil dann überall sagen würdest, oh, guck mal, die machen gut, auch wenn das Heels waren meistens, ne, aber da siehst du in jeder zweiten Folge im Grunde das, was man heutzutage sexuellen Missbrauch oder sexuelle Belästigung sieht. Ja, und ich meine, also der große Unterschied zwischen den ganzen anderen Programmen, sei es MTV oder Musikvideos und Kunst, Popkultur, was WWE gemacht hat, war halt einfach schlichtweg Frauen zu erniedrigen. Also ich meine, von der Nudity abgesehen. Und das wurde ja auch öfter mal mehr oder weniger durch die Blume erzählt. Ich glaube dann auch dieses Beispiel mit Trish Stratus, wo sie auf allen vielen Bällt, das kommt aber, glaube ich, später, ne? Ja. Ja. Da muss man auch dazu sagen, tatsächlich, das mit Trish Stratus finde ich noch nicht mal das beste Beispiel, weil Vince McMahon war immer noch ein Heel. Das ist immer noch eine Ausrede. Ja. In der Attitude-Ära war es relativ normal, dass Steve Austin auch Frauen in Stunner verpasst hat. Oder viele Segmente auch mit Triple H, der war jetzt nicht unbedingt ein Heel. Das war halt eine Zeit, wo niemand so mehr so richtig Face sein wollte, ne? Und auch niemand so richtig Heel sein wollte. Das heißt, man wollte Heel sein und trotzdem bejubelt werden. Den Scheiß hat im Grunde Kevin Nash und so weiter angefangen, als Heels plötzlich cool sein mussten. Das wurde ja auch tatsächlich thematisiert. Und das wurde halt zum Problem. Ne? Wenn ein Bösewicht wirklich verachtenswerte Sachen macht und das Babyface rettet dann die Frau im Grunde, dann ist das ja irgendwie, dann ist das abgedroschen und lahm und dann muss man das trotzdem nicht so bringen. Hat das sicherlich auch nichts mit Feminismus oder Woman Empowerment zu tun, aber das waren halt andere Zeiten. Ne? Aber zumindest ist das eine Geschichte, weiß ich nicht, die seit Anbeginn der Menschheit geht im Grunde, seitdem Geschichten erzählt werden. Wenn das Babyface, wenn der Held im Grunde sich so verhält, ist das ein komplett anderer Kontext, dann ist es einfach im Grunde nur noch frauenverachtend. Und das wurde im Grunde auch überhaupt gar nicht erwähnt. Ne? Oder was heißt, das wurde mir nicht so ins richtige Licht gerückt, dass im Grunde, ja, die haben gesagt, dass die Babyfaces im Grunde auch Heels waren und es gab im Grunde nur noch Arschlöcher und noch größere Arschlöcher, aber das im im Zusammenhang damit, wie zum Beispiel eben Frauen dargestellt wurden, ne? Dass jetzt die Leute das toll fanden, dass Steve Austin seinen Chef verprügelt hat. Naja, gut, okay. Ist ein bisschen edgy, ne? Aber irgendwie verständlich, dass die Leute es cool fanden, das weiß ich nicht. Mae Young irgendwie durch den Tisch befördert wurde von den Dudley Boys und dass Stunner, Stacey Keibler einen Stunner verpasst und so weiter und so fort. Ja, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ob das jetzt irgendwie noch sowas ist, wo man sich heutzutage nicht dafür entschuldigen sollte und sagen sollte, ja, war eine andere Zeit, aber war damals schon scheiße. Ja, das gerade von Marco angesprochene, noch von, also was eigentlich noch nächste Folge ist, weil wir gerade eh schon in dem Thema drin ist, glaube ich, können wir so gerade noch irgendwie reinwerfen. Dave Meltzer, wahnsinnig gute Aussage. Ich paraphrasiere, Männer lieben es, wenn Frauen erniedrigt werden, die sie selbst nie bekommen könnten. Und das ist halt das, was du ja auch gerade meintest. Einfach eine hübsche Frau, die vollkommen grundlos einfach wahnsinnig niedergemacht wird, erniedrigt wird, in unfassbare Scheißrollen und Situationen gebuckt wird. Einfach weil halt dann irgendwelche, und das wurde ja auch in der Doku gesagt, hauptsächlich junge männliche Fans es halt dann geil fanden, wenn halt eine schöne, hübsche, junge Frau halt dann in einer 10.000-Leute-Halle vor einem Millionen-Publikum halt einfach im TV erniedrigt wurde, wo halt dann auch da wahrscheinlich für viele Leute wieder so ein bisschen die Grenzen von Realität und Fiktion einfach so ein bisschen verschwommen sind, weil ich glaube, wenn das nicht Wrestling gewesen wäre, sondern wirklich eine Frau wird, die erniedrigt wird, ohne Drehbuch und alles, ich glaube, die Leute hätten ungefähr genauso gejubelt. Ja, ja, der genau. Bella-Effekt. Ja, gut, Folge 4 sind wir so gesehen immer noch drin und es hat auch wirklich relativ unschön geendet mit einem der schwärzesten Tage der Wrestling-Geschichte, nämlich dem Tod von Owen Hart. Auch da, glaube ich, werden die allermeisten Leute, die jetzt noch in diesem Podcast drin sind, ungefähr wissen, was da passiert ist, dass er halt von der Ringkonstruktion praktisch an der Decke runtergefallen ist, dann noch vor Ort verstorben und dass halt dann diese Show weitergegangen ist, also der Pay-Per-View Over the Edge. Und auch da, ich glaube, es wäre falsch zu sagen, es ist mir sauer hochgekommen, aber da habe ich mich meiner eigenen Haut wirklich sehr unwohl gefühlt, nämlich einerseits, als dann, ich meine, es war DDP, eingeschnitten wurde, der dann erst noch eine Backstage-Promo gehalten hat, wo er dann erst kurz gesagt hat, ich bin gedanklich bei Owen Hart, um halt dann wieder das Kayfabe aufzunehmen, um halt dann über die Oberweite von der Dame neben ihm zu sprechen und das war da lange halt ungefähr so... Jeff Jarrett. Ja, was? Ja, okay. Dann entschuldige ich mich an der Stelle bei DDP. Das fand ich wirklich schon wahnsinnig unangenehm zu sehen, dass da zwischen 10 Sekunden lang, zwischen halt wirklich absoluter Geschmacklosigkeit und halt dann der ja, Beileidsbekundung und auch ein Vince McMahon, der selbst noch gesagt hat, wenn er an Owen Hart Stelle gewesen wäre, hätte er auch gewollt, dass die Show weitergeht. Und da habe ich mir wirklich gedacht, dass man so einen Satz wirklich in dieser Doku dann droppt. Aber auch das wieder, das ist typisch, das ist edgy sein wollen. Das ist Verhalten eines Teenagers. Dann hast du das andere Zitat von Vince McMahon auch noch, das fand ich fast noch viel viel abstoßender, wo er dann gemeint hat, ja, Show nicht beendet, weil die Crowd es nicht gesehen hat? Genau, er gesagt, ja, die Kameras waren ja auch so, das Licht war dunkel, die Leute haben nicht gesehen, was passiert ist, die haben Owen da nicht im Ring gesehen und deshalb, die sind gekommen für eine Show, also ist es weitergegangen. Ansonsten, natürlich, wenn die es gesehen hätten, hätte ich es abgebrochen, aber so. Das war ja so perfide auch dann. Ich weiß nicht mehr, welcher Wrestler es gesagt hat, dass also eigentlich Owen leblos abgedeckt an den raus vorbeigeschoben wurde und hinten einer gesagt hat, hopp, ihr müsst rausgehen, euer Auftritt jetzt. Und ihr müsst wresteln. Auch da noch ein bisschen Kontext dazu, zu der Promo von Jeff Jarrett. Du musst es aber so sehen, ich glaube, dass er was sich zu Owen Hart äußert oder so, das war nicht geplant, dass er dazu was sagt. Ja, klar. Der war ein guter Freund von Owen Hart. Ne? Also soll heißen, der Rest war halt dann die Promo, die er halten sollte. Ne? Also deshalb kam das so raus, wie es rauskam. Und auch hier muss man wieder sagen, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, guckt euch Dark Side of the Ring an, denn auch hier wurden einige Sachen, ich will nicht sagen, verfälscht dargestellt, ich will auch nicht sagen, absichtlich weggelassen, aber es ist nicht ganz so, wie es hier am Ende erschien. Hier gab es ja dann am Ende irgendwie so raus, dass es war halt einfach nur ein unglücklicher Unfall, ne, und das passiert halt, und am Ende ist es ja irgendwie die Firma gewesen, die dort angeheuert wurde. Ja, es wurde irgendwie nicht gesagt, dass Vince McMahon Geld sparen sollte und deshalb nicht die Firma angestellt hat, die man sonst hatte, weil die zu teuer war, sondern irgendeine Billo-Firma. Wurde nicht erwähnt. Vielleicht gerade noch mal kurz dazu gesagt, ich wollte auch gerade damit jetzt gar nicht so sehr Jeff Jarrett kritisieren, sondern halt viel mehr, wie perfide es halt dann einfach war, dass er kurz das Kayfabe bricht, darüber redet, um halt dann wieder so eine Quatsch-Promo zu halten. Dass da nicht irgendjemandem vielleicht aufgefallen ist, ja, vielleicht in dem Kontext dieser Situation lassen wir den jetzt nicht über die, ich glaube, es war Zitat, Möpse der Frau neben ihm sprechen. Ja. Also, Dann ihn rausgehen lassen und im Blut seines Freundes waschen, seines verstorbenen Freundes. Genau, und auch da, was so mich wieder auch sehr dann an der Doku gestört hat, war auch das, was du ja gerade schon angeschnitten hast mit dem kaputten Gurt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass so die WWE-nahen Personen, um sie mal so zusammenzufassen, dann für mich auch so ein bisschen gewirkt haben, als hätten sie gesagt, dass erst die WWE angeklagt wurde, aber daraus, also von mir fehlt gerade der Name von Owens Hart. Martha Hart. Und praktisch dann daraus ja dann nichts wurde, weil es dann ja an dem Gurt lag und es nicht der, und also laut den Personen dann ja in der Doku gar nicht ihr Fehler war, sondern dass sie sich dann gefühlt so gebrüstet haben damit, dass die WWE dann ja das böse Unternehmen verklagt hat, was halt diesen kaputten Gurt dann gestellt hat, wo ich auch dachte, ja, wirklich. Geht's darum, jetzt an der Stelle, dass ein Mann gestorben und ihr habt trotzdem Mist gebaut und ihr lobt euch jetzt gefühlt selbst dafür, dass ihr dann eine Klage eingereicht habt an ein Unternehmen, was ihr bewusst ausgewählt habt? Und auch da, korrigiert mich, wurde nicht erwähnt, dass WWE Martha Hart verklagt hat. Nee, war nur Martha Hart. Das musst du dir mal reinziehen. Verklagt die WWE. Als die Klage liegt von Martha Hart gegen WWE, hat typisches Vince McMahon-WWE-Vorgehen. Ne, deshalb habe ich ja gesagt, normalerweise hat man nie Geld gezahlt, es sei denn, man musste es. Ja, wurde ja dann auch. Man hat eine Gegenklage gestellt. Man hat die Witwe verklagt. Ende der Folge war ja dann auch, wo dann wieder eingeblendet wurde. Die Klage von Martha gegen WWE wurde eingestellt und irgendwie kurz darauf, ein Jahr später oder so, hat WWE auch die Klage gegen die Konstruktionsfirma da fallen lassen. Ja, also man muss dazu sagen, im Grunde, man hat es auch Bret Hart angemerkt, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von Bret Hart beschäftigt, die ein paar Jahre zwischen 97 und 99, die haben den Mann komplett gebrochen. Und die haben im Grunde auch die ganze Familie zerstört. Ne, sein Vermächtnis im Grunde wurde in den Dreck gezogen. Er hat den Wrestling doch ein bisschen ernster genommen als die meisten anderen, hat er ja auch gesagt, ne, dass er das als sich selbst als großer Künstler gesehen hat. Das wurde im Grunde in den Dreck gezogen. Aufgrund vom Tod seines Bruders ist seine Familie kaputt gegangen, ne? Denn letztendlich er und seine Brüder haben dann gesagt, Martha soll sich doch einigen mit WWE und das Geld annehmen, und sie wollte das eigentlich überhaupt gar nicht, und als sie im Grunde dann diese Gegenklage kam, ne, da war man dann irgendwann gezwungen, weil was passiert denn in den USA? USA bekommt nicht irgendwann zwangsläufig immer derjenige Recht, der Recht hat, sondern derjenige, der mehr Geld hat und das aussitzen kann, und WWE hätte es einfach ausgesetzt, und sie hat also keine Wahl gehabt. Und musste am Ende des Tages das Geld ausnehmen. Das ist halt so typisch USA bei solchen Fällen. Und ja, ich glaube, so richtig versöhnt, weiß ich nicht, ob sie das irgendwann mal wieder haben. Bret Hart sagt halt immer, der hat seinen Frieden damit gemacht, aber wenn du über diese Dinge reden hörst, weißt du halt, das ist nicht so. Und dann kam noch das mit Goldberg über die Gehirnerschütterung, und das, wie gesagt, innerhalb von 2 Jahren hast du den Mann komplett gebrochen, seitdem war er nie mehr derselbe. Und muss man auch dazu sagen, was Bret Hart gesagt hat, ne, dass sein erster Gedanke war, sagt im Grunde schon sehr viel aus darüber. Egal, was er heute sagt, aber dass er das damals gedacht hat, sagt sehr viel aus. Dass er gedacht hat, sie haben Bret Hart Owen Hart umgebracht wegen ihm. Ja. Ja, das fand ich auch heftig. Ich glaube, Bret Hart war auch einer der wenigen Leute, denen es bei, also was auch sehr verständlich ist, bei einigen Themen halt wirklich sehr schwierig gefallen ist, auch im Zuge der Doku drüber zu reden. Und für viele andere wirkte das einfach wie so eine alte Geschichte, die man halt erzählt hat. Und Bret Hart hat ja, glaube ich, wirklich an einigen Stellen auch mit den Tränen gekämpft. Klar, es waren natürlich auch viele Sachen, die ihn oder seine Familie ja unmittelbar betroffen haben, was vielleicht bei anderen nicht ganz so stark der Fall gewesen ist. Aber ja, um das zu untermauern, was du gerade gesagt hast, Jens, also da wirkte er an einigen Stellen so, als wenn er immer noch nicht damit abgeschlossen hat. Und wenn er es jetzt nicht getan hat, dann wird das wahrscheinlich auch sein restliches Leben nicht mehr. Wird er auch nie, richtig. Der hat sicherlich irgendwie, er redet sich, glaube ich, ein, hat er ja auch selber gesagt, dass er seinen Frieden mit Vince McMahon und der Geschichte gemacht hat. Aber du merkst halt, wenn das Thema aufkommt, dass das nicht so ist. Also wie gesagt, die zwei Jahre, der Montreal Cruz, Screwjob, der Tod von Owen und dann seine Gehirnerschüttung, das mit Bill Goldberg. Wie gesagt, das ist ja aber auch irgendwie logisch, ne? Also wenn man sich da reinversetzen würde. Da hat er ja auch gesagt, irgendwie ja nachdem, weil er die ganze Zeit gedacht hat, okay, die haben ihn umgebracht, die haben ihn umgebracht. Und dann, als rauskam, dass eben das Seil beschädigt war, dass es einfach nur ein Unfall war, weil er ja auch gesagt hat, er hat selber Anwälte darauf angesetzt und sowas. Und nachdem er diese Nachricht bekommen hätte, hätte er in seinem Herzen Vince McMahon vergeben. Also da, das habe ich ihm auch nicht abgekauft. Ja, das ist eigentlich fast schon die Frage, wie ich daraus einen Übergang zu Folge 5 mache, weil es ja schon wirklich ein, jetzt jeglicher Spaß natürlich beiseite, wirklich ein sehr ernstes, beschissenes Thema ist und sehr viel Scheiße damals passiert ist. Versuchen wir mal trotzdem zu Folge 5 zu gehen. Und also es sei denn, jemand möchte von euch gerade noch irgendwie groß dazu was sagen. Ansonsten würde ich zu Folge 5 übergehen und Folge 5 wirkte für mich wie ein absoluter gesamter Machtmissbrauch von Vince McMahon. Netflix hat die Folge irgendwie noch netterweise Familienangelegenheiten genannt. Folge 5 stand für mich aber eigentlich ziemlich stark unter dem Zitat von Paul Heyman, der das, glaube ich, auch relativ früh in der Folge gesagt hat. Vince McMahons Lebensziel war es, seine ersten 12 Lebensjahre zu kompensieren und eine Umgebung zu schaffen, in der er unantastbar ist. Was ja auch das ist, worüber wir eben ja schon gesprochen haben, an vielen Stellen ja auch schon mit Beispielen von uns ja auch untermauert. Folge 5 hat aber nochmal so ein paar weitere Dinge geliefert, wo ich auch wirklich halb lachend, halb kopfschüttelnd halt dann vorm TV saß, wo ich dachte, das kann eigentlich sein, was einfach ein Vince McMahon alles gemacht hat, was aber immer irgendwie durchgegangen ist und jeder ihm verziehen hat und auch seine Familie zum Teil irgendwie so halb drüber lachen konnte, sei es eine Stephanie, die dann auch irgendwie, ich glaube, Stephanie hat es dann erzählt, dass ein Vorschlag von ihm eine Storyline war, dass er sie schwängert beispielsweise, obwohl sie ja auch in Character ja Vater und Tochter sind, also ja nicht nur in der Realität, die Charaktere Vince McMahon und Stephanie McMahon waren ja auch bekanntermaßen Vater und Tochter. Und dass es dann alles so Sachen sind, wo auch eine Stephanie dann beispielsweise noch irgendwie dann vor Kamera drüber gelacht hat mit, haha, das war ja ein dummer Vorschlag. Aber sie hat es nicht thematisiert, das hat er selbst gesagt. Okay. Ich wusste genau, auf was sie hinaus wollten, auf welche Story, weil das bekannt ist, dass das vorgeschlagen wurde. Aber er gesagt hat erst selber. Ja, okay. Da kam dann unser allseits beliebter Schnitt, wo sie gesagt hat, ja, sie wurde ja darauf angesprochen, welche Vorschläge sie abgelehnt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, da gibt's einen, aber den erzähle ich euch nicht. Und dann kam der Schnitt, wo dann Vince McMahon da sitzt und sagt, ah ja, also da gab's so eine Geschichte, also da sollte Steph schwanger sein. Und ich glaube, da hat er ja auch noch gelacht. Und ja, und ich glaube, ich hätte sie geschwängert. Und dann hat das halt richtig sprudelnd, erfreuend erzählt. Ja, genau. Also das wäre doch ein Punkt gewesen in einer normalen Vater-Tochter-Beziehung, dass die Tochter einfach gesagt hätte, sag mal, brennst du komplett im Oberstübchen? Und auch da generell, dass ja Vince zu dem Zeitpunkt, also wie zu den meisten Zeitpunkten natürlich auch Head of Creative war, auch ein paar andere Storylines, die dann ja auch so ein bisschen beleuchtet waren, sei es das halt mit Linda McMahon und der Sache mit Trish Stratus, wo dann ja auch sogar schon Shane gesagt hat, beziehungsweise auch Shane ja dann sogar Vince widersprochen hat, dass er das alles auch nicht so wahnsinnig cool fand. Und es wirkte einfach für mich so, und ich gehe mal davon aus, dass es nicht belegbar ist, aber es wirkt auf mich einfach so, als wenn für Vince McMahon zu dem Zeitpunkt auch ganz viel einfach drin war von natürlich bucke ich mich in jede Storyline mit einer schönen Frau, die ich dann die ganze Zeit abschlabbern darf und so weiter, um auf das Paul Heyman Zitat zu kommen, halt das zu kompensieren, sein Lebensanfang und halt dann in einer unantastbaren Situation zu sein, dass er sich halt einfach in jede Rolle einfach reinbucken kann, wo er halt dann vor der Kamera der größte, große Boss ist, auch punkto Unterschied zwischen ja. Mr. McMahon und Vince McMahon, dass er da jede Frau haben kann, dass die Frauen natürlich auch im Kontext der Storyline natürlich auch gezwungen sind, dann mit ihm gewisse Körperlichkeiten zu tun, und so weiter und so fort. Und da habe ich dann einfach, also da wirkt es auf mich einfach so, als wenn Vince McMahon zu dem Zeitpunkt einfach gemerkt hat, wie unantastbar er ist und sich praktisch in jede Story booken kann, die einfach für ihn so, und auch wirklich dieses Wort bewusst gewählt, so geil wie möglich sein kann. Ja. Auch also ein bisschen Trash-TV, also auch die Absicht irgendwie noch durch den allerletzten Mist zu schocken, also im Grunde auch überhaupt gar keine Grenzen mehr zu kennen, was das angeht. Doch da könnte man im Grunde, ne, wenn man so überlegt, ne, sag mal so, wenn man so auf die Idee kommt, sich vor dem TV als Charakter solchen Perversitäten hinzugeben und dann alle bestätigen, dass der Vince McMahon Charakter im Grunde auch der, oder der Mr. McMahon Charakter auch der Charakter von Vince irgendwie ist, naja, dann ist der Weg zu solchen Sachen wie mit Channel Grant auch nicht mehr so weit, sag ich mal. Marco, möchtest du dich noch dazu äußern? Sonst haben wir, glaube ich, die meisten Sachen, die ich für Folge 5 aufgeschrieben habe, schon in den Folgen davor irgendwann mal erwähnt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob dieses, wo er nach seinen Gedanken gefragt wird, ist das Folge 5 oder ist das schon Folge 6? Mit den zwei Computern in seinem Kopf? Mhm. Oh, das war entweder, ja, es war entweder Ende 5 oder Anfang 6, aber du kannst trotzdem gerne damit. Das fand ich ja auch sehr, sehr passend zu Jens' Aussage gerade eben. Und auch zum Anfang, weil Jens gesagt hat, das sind Dinge, die ein Jugendlicher sagt. Wo Vince McMahon weiß gar nicht zu was, wo er dann gesagt hat, hat seine Meinung gesagt und hat aber nebenbei gesagt, ja, er hat zwei Computer im Kopf und der eine spricht gerade mit ihm und der andere denkt was komplett anderes. Und dann wurde er eben wieder gefragt, an was er da denkt. Und dann sagt er, ja, an was sehr, sehr, sehr Schönes an. Es hat mit Sex zu tun. Und gerade vorher, wo er immer sein Mantra, ja, ich erzähle Ihnen nur das, was ich Sie wissen lassen möchte, denke ich mir so, was willst du, verschrobener Mann, was ist die Intention dahinter, dass der Interviewer jetzt weiß, dass du an Sex denkst. So, ne? Wäre vielleicht ganz interessant zu wissen, wer da noch im Raum war. Ja. Ja, das, ich glaube, er hat dann nachher sogar, glaube ich, auch noch gesagt, was, das war für mich schon fast wieder witzig von ihm, dass er meinte, ja, wenn ich will, dann kann ich auch noch einen dritten Computer in meinem Kopf anmachen. Also, ja, halt genau. Wie so ein Zehnjähriger, der einem zeigen will, wie schnell er mit seinen neuen Schuhen laufen kann. Ja. Und das ist halt Vince so. McMahon in seinem Alltag. Also das ist halt so, wo du denkst, naja, gut, wenn du älter wirst, ne, dann lernt man im Grunde auch, ne, oder dann weiß man, dass man Fehler gemacht hat und dann sagt jeder auch, Gott, gewisse Dinge im Leben hätte man vielleicht anders gemacht. Jemand, der zu dir sagt, weil das ja auch gesagt hat, ne, was würden sie in ihrem Leben ändern? Gar nichts. Dem stimmt was nicht. Zumindest nicht, wenn er mit ein paar 70 Jahre alt ist. Auch bin ich der festen Überzeugung, dann bist du nicht reflektiert genug. Okay. Irgendwas im Leben, du kannst, weißt du, und wenn das gewesen wäre, was würdest du in deinem Leben ändern? Und wenn die Antwort gewesen wäre, ich würde nicht mehr eine andere Firma einstellen, um Stunts abzusichern, damit Owen Hart nicht zu Tode kommt. Irgendetwas. Sich hinzusetzen, das ist halt, wie gesagt, das ist vorpubertär oder von Leuten, die nicht reif genug oder intelligent sind, irgendwie ihre eigene Vergangenheit und ihre eigenen Taten irgendwie so reflektieren. Und das ist nicht cool. Also wie gesagt, als Jugendlicher oder als junger Mensch findet man das vielleicht irgendwie cool und irgendwie edgy. Als alter Mann ist es einfach nur, dann kannst du im Grunde nur mit dem Kopf schütteln über solche Leute. Ja, ich habe noch an einer Stelle Zitat, ich bereue nichts in meinem Leben von Vince McMahon. Und auch da hätte ich dich jetzt unfreundlicherweise unterbrochen, hätte ich gesagt, du sagst wirklich, ich bereue nichts in meinem Leben und du hast halt mit Owen Hart mehr oder weniger eine Person auf deinem Gewissen, Punkto, man hätte auch einfach eine andere Firma kontaktieren können, dass man sich selbst dann nicht mal irgendwie so hinstellt und sagt, ja, ich bereue, dass ich halt nicht eine andere Firma oder halt die ursprüngliche Firma beauftragt hatte. Ja. Ja. Schwierig. Also man könnte gefühlt, wenn man sich die Mühe machen möchte, könnte man alle schwierigen Aussagen von Vince McMahon aus dieser Doku einfach mal rauscutten und dann ganz viele Sätze à la, ich bereue nichts in meinem Leben, es gibt nichts, was ich nicht für dieses Business tun würde und so weiter und so fort. Und man könnte halt dann sofort sehen, was halt Vince McMahon wahrscheinlich eher zu manchen Dingen denkt oder was, wie groß sein Anteil dahinter war oder wie sehr er es halt auch im Nachhinein jetzt irgendwie reflektiert hat oder Reue zeigt. Das ja, war merkst du, schwierig, dass ihn da anzusehen. Das ist auch, er lebt halt in seiner eigenen Welt. Auch so diese Ansicht, die er anscheinend teilt, dass Shane, wo ich nochmal ganz kurz auf Folge 5 zurückkommen muss, der tut einem ja, also der kam ja, tut mir richtig leid, wenn man sich so diese ganze Doku anguckt und auch wie er versucht, den Respekt von seinem Vater zu kriegen und irgendwie ja, dass das so alles für ihn ist und Vince McMahon einfach dieses Denken hat, dass Shane genauso wie er seinen Vater vergöttern müsste. Also das ist so ein wirklich, ich wiederhole mich, abgefucktes Familienverhältnis und weiß nicht. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine abgefuckte Familie. Shane kommt am besten weg von der Familie, dann kommt sicherlich Stephanie McMahon. Und ja, Vince McMahon, brauchen wir nicht drüber reden. Und Linda McMahon im Grunde auch nicht. Ja, also, was Marco gerade gesagt hat mit Shane, er wirkt halt wie zeitweise wie ein junger Vince McMahon, nur halt dann mit geringerem wirtschaftlichen Erfolg. Positiv kann man halt sagen, es hat halt jetzt für Shane ein besseres Ende gefunden, weil er natürlich ein Mensch ist, der immer noch wirtschaftlich ausgesorgt hat, aber einfach nicht in diesem extrem Business mit seinem sehr seltsamen Vater und seiner sehr seltsamen restlichen Familie halt tagtäglich irgendwie interagieren muss. Deswegen, Shane hat mir auch wahnsinnig leid getan, als man das gesehen hat. Aber da kann man ja sogar schon fast positiv sagen, das ist ja fast das Beste für ihn, dass er da jetzt irgendwie dann über viele Jahre raus aus dieser Firma gekommen ist. Ja, safe. Würde ich tatsächlich sagen, dass für mich persönlich, wenn ich jetzt überlegen müsste, wer hat jetzt profitiert von dieser Doku, würde ich sagen, also jetzt meinem persönlichen Dafürhalten, das Bild, was ich vorher von der Person hatte und was ich nachher von der Person hatte, muss ich ganz klar sagen, Shane McMahon, der ist mir jetzt, weiß ich nicht, 10-mal so sympathischer als vorher. Der Mann ist gefühlt von 15 Metern runtergesprungen, einfach nur, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Ja. Oder auch das, wo er erzählt mit Kurt Angle bei King of the Ring war das, glaube ich, wo. Ja, und Kurt Angle hat mich da hat mich nicht durchgeworfen, weil es halt nicht, weil die Glasplatte nicht kaputt gegangen ist. Da sag ich, ja, du olympisches Arschloch, werf mich nochmal. Und dann hat er mich durchgeschmissen. So, und ich denke, Alter, so schon irgendwo ein cooler Typ. Und dann auf der anderen Seite aber auch die emotionale Seite, ne, wo der Mann da sitzt und erzählt, wie sehr er eigentlich nur nach der Anerkennung seines Vaters strebt und wie gebrochen ihn einfach diese ganzen Jahre des Psychoterrors gemacht haben. Ja. Noch ein weiteres, fast schon eher Detail aus, ja, Detail kann man vielleicht nicht sagen, aber hatte keine große Rolle, aus Folge 5, die XFL. Also da war ich vorher schon mal ganz gut eingelesen, fand ich schon immer ein wahnsinnig witziges Thema, einfach weil Vince McMahon wahnsinnig viel Geld in relativ kurzer Zeit verloren hat. Aber auch da nochmal, fand ich, war das ein hervorragendes Beispiel, um zu sehen, wie nah der Mensch Vince McMahon und der Charakter Mr. McMahon beieinander ist. Weil sobald er in irgendeiner Form von einem Fernsehreporter provoziert wurde, ist er ja im, ich weiß nicht, ob es Live-Fernsehen war, aber zumindest im Fernsehen so abgegangen, wie als wenn es eine Wrestling-Promo im Live-Fernsehen bei Monday Night Raw gewesen wäre, der dann ja angefangen hat, der Person vor sich hier schon fast die Blätter aus der Hand zu schlagen, nur weil irgendwie eine kritische Frage gestellt wurde oder so. Also auch da finde ich es, also entweder hat er es geschafft, tagtäglich das Gimmick aufrechtzuerhalten, oder es war halt nie ein Gimmick und Mr. und Vince McMahon ist halt ein und dieselbe Person und es gibt diesen Charakter nicht. Also das ist ja das. Also wenn er, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn er der Meinung ist, er ist eigentlich eine andere Person, ne? dann ist halt zumindest so zu sein, dass er das niemand anderen zeigt. Und dann bist du ja am Ende für die ganze Welt diese Person. Es kann ja sein, dass der in seinem Innersten anders denkt oder so, aber wenn er jedem Menschen gegenüber, mit dem er trifft, so auftritt, ne, dann bist du diese Person, dann kannst du das nicht leugnen, egal was du glaubst oder wie du im Inneren denkst. Für den Rest der Menschheit bist du halt so. Und das zeigt sich halt im Grunde, wie du schon sagst. Wenn der das im Live-TV macht, weißt du im Grunde, wie es da irgendwie hinter den Kulissen halt gibt. Und Bruce Pritchard hat ja auch schon gesagt, ne, ich wurde auch schon angeschrien hinter den Kulissen, wie Vince McMahon irgendwie Promos gehalten hat vor den Kulissen. Ne? Ja, also das ist halt einfach. Gerade in der Situation, die Stefan angesprochen hat, wo er die Blätter weggeschlagen hat, hast du gemerkt, er hat geistig überhaupt keine Handhabe, wie ein normaler Mensch in die Konversation zu gehen, um das Problem zu lösen oder sich Kritik anzuhören. Er ist ja dann auch wieder typisch kindisch in dieses Babababab und hat den nachgeäfft und sowas. Also da merkst du da. Hat, glaub, was mit Kontrolle zu tun. Ja, auch. Das sind Situationen gewesen, die er nicht mehr unter Kontrolle hatte und wo er im Grunde ja auch die Kontrolle nicht behalten konnte. Was will er darauf denn sagen? Na? Das war ja dann, mit dem Blätter aus der Hand schlagen, war das dann mit dem Chris Benoit-Fall. Gibt nichts, was er da verteidigen kann, außer dass er wie ein leugnender Dummkopf rüberkommt und dementsprechend ist das halt totaler Kontrollverlust und das kann er halt überhaupt gar nicht ab. Er hat diese Situation, um die es da geht, im Grunde nicht mehr unter Kontrolle, sondern ne, kann den Gegenüber nicht mehr beherrschen. Was willst du darauf noch sagen? Ne? Da gibt es im Grunde keine kluge Antwort mehr. Punkto Heyman, eine Umgebung zu erschaffen, an der er unantastbar ist. Und in den Umgebungen, wo er nicht unantastbar Richtig. Ist, ist es halt ein ja. Problem, weil da kann er nicht genau. mehr kompensieren. Ich würde jetzt einfach gerade das Stichwort Chris Benoit nehmen, um halt dann den Sprung von Folge 5 auf Folge 6 zu machen. Ich glaube, er wurde sogar noch Folge 5 am Ende noch irgendwie erwähnt, hauptsächlich thematisiert wurde er dann zu Beginn von Folge 6. Auch da, ich glaube, die allermeisten wissen, was mit Chris Benoit passiert ist, was mit dessen Familie passiert ist. Wenn da muss man sich wahrscheinlich an einer anderen Stelle genauer, tiefer einlesen oder sich dazu, wird es wahrscheinlich auch Dark Side of the Ring oder so dazu geben. Zwei Folgen Dark Side of the Ring, auch sehr, sehr sehenswert. Ja. Ja, wie gesagt, Chris Benoit wurde dann thematisiert, auch, dass es halt die von uns ja auch eben angesprochene schon Raw-Ausgabe gab, wo es halt dann erst diese klassische Trauerfall-Ausgabe gab. Während der Show haben sie dann erfahren, was dann wirklich passiert ist. Und dann gab es halt daraufhin erstmal so ein gewisses Rumraten, woran es gelegen hätte können. Dann ist erstmal wieder der Begriff Steroide gefallen, was dann aber auch von vielen Leuten dann halt auch von den Interviews halt als relativer Schwachsinn abgetan wurde, weil das halt keine Folge von Steroiden ist, sondern dass es halt dann eine Krankheit CTE oder CTE, chronisch traumatische Enzephalopathie, liegt. Und auch da hat das wieder für sehr viel Kopfschütteln bei mir irgendwie gesorgt, als man diese ganzen Momente dann gesehen hat. Also erstmal positiv betrachtet, dass da geforscht wurde und dass jetzt da geholfen werden konnte vielen Leuten, dass es eine größere Aufklärung gibt und so weiter. Alles sehr positiv. Stone Cold Steve Austin, der halt dann gesagt hat, ich bin halt kein CTE-Guy und ich glaube da irgendwie nicht so ganz dran. Ja, ist halt schwierig, an eine Krankheit nicht zu glauben, die halt nachweislich existiert. Also auch das fand ich schon wirklich schwierig. Und auch da war dann ja auch so ein bisschen die Frage, war das jetzt wirklich aus Liebe zu den Wrestlern, zu den Talenten, dass es halt dann da dieses Umdenken gab und dass es halt da eine größere Aufklärung gibt und so weiter und so fort. Oder einfach nur, weil es halt best for business ist. Und dann ist es ja wieder an dem Punkt von, wie behandle ich meine Schachfiguren am besten, dass sie möglichst länger auf dem Schachbrett stehen bleiben können. Ich glaube, das war einfach nur, um sich von Company-Seite mal wieder abzusichern, dass man die Leute, die da dagegen arbeiten, dass man von denen in Ruhe gelassen wird. Das war ja auch, ich habe gerade versucht, den Namen rauszufinden, weiß aber nicht mehr, dieser Chris Nowinski. Genau, Chris Nowinski, der ehemalige Superstar, der dann WWE-Star, der dann da angefangen hat, CTE zu erforschen. Und Vince McMahon hat ja dann auch gesagt, als der dann gegen ihn ging, hier, ich unterstütze dich, was brauchst du? Mach das mal, ne? Aber wie Stefan schon gesagt hat, Steve Austin, unfassbar unsympathisch. Ich glaube, diese Aussage, dass er nicht an Gehirnerschütterung und CTI glaubt und der Undertaker, der gemeint hat, ja, nee, also ist auch runtergespielt, der hatte nur einmal eine Gehirnerschütterung und ist ja gar nicht schlimm. Oder auch selbst der Vince McMahon, der dann versucht hat, das Recht zu fertigen mit, ja, das ist ja alles nur Kayfabe. Also ich meine, die springen da runter und alles, aber da verletzt sich ja keiner. Ja, also ich meine, du hast den Aufprall ja trotzdem. Also das ist ja schon wieder so Bullshit, ne? Also man hat halt einfach gemerkt, dass einige Leute nicht die heißen Kerzen auf der Torte sind und Steve Austin gehört sicherlich zu den Leuten mit, die am schlechtesten wegkamen, weil das ist, glaube ich, eine der dümmsten Aussagen, die ich jemals gehört habe. Bestätige mich zwar auch immer ein bisschen in dem, was ich über Vince McMahon denke, über Steve Austin denke, und zwar, dass es halt nicht ganz so heller Redneck ist, bestätigt halt wieder, Wissenschaft ist nichts, an was du glauben musst, du Dödel. Du beschissener Vollidiot, das ist scheißegal, an was du glaubst. Du bist einfach nur ein Trottel, ein Uninformierter. Halt einfach deine Fresse. Das hätte man ihm sagen sollen. So wie es im Grunde ist. Es ist unfassbar, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema für sich, ne? Dass einige Leute glauben, es geht darum, was sie glauben. Dass das irgendeine Rolle spielt, dass Glauben irgendeine Rolle spielt. Das ist eine nachweisbare Krankheit, da sitzen Wissenschaftler, die das seit Jahrzehnten im Grunde erforschen, die mehr Verstand im kleinen Finger haben als, oder mehr, das ist wirklich, also Austin, da dachte ich mir so, ja. Gottes Willen. Aber Jens, du weißt doch, wie stupide bist du rüber. Du weißt doch, wie das ist, wenn ich mir jetzt die Hand vors Gesicht halte, so, dann siehst du mich nicht mehr. Das ist so. Genau. Ja, also ganz klar, es geht hier nicht um Glauben und dann auch, ne, Hulk Hogan und der Undertaker, ja, das ist ja alles nur ein Work und so weiter und so fort. Und dann hat es aber Gott sei Dank auch die Zähne geschnitten. Ne, hat auch einer auf Twitter geschrieben, ja, es ist auch ganz klar, Hulk Hogan hat ja genau den gleichen Stil gewesselt wie Chris Benoit. Weißt du, wo du dir sagen kannst, na, bei den anderen kannst du nur hoffen, dass sie das sagen, weil sie halt jetzt die Firma nicht schlecht aussehen lassen wollten, dass das nicht ihre Meinung war. Ja. Steve Austin, diese Aussage kannst du im Grunde nicht mehr verteidigen. Die war einfach nur rotzig. Kann man ja noch sagen, Hogan mit seinem Stil, der hat ja über Jahrzehnte hinweg seine Leg Drops gemacht und deshalb ist sein Rücken zusammengebrochen. Genau, seine Hüfte geht's genau. Ja auch prima. Ne? Da ist alles zusammengeprallt, aber ist ja kein Aufprall, ne? Ist ja alles nur Kayfabe. Nein, das ist kein direkter Zusammenhang. Und was auch nicht so thematisiert wurde, war ja auch relativ klar. Man hat es dann irgendwie in den News-Einblendungen irgendwie gesehen, von wegen, ne, wie viele Wrestler sterben unter 40 und so weiter. Und das wurde dann thematisiert. Nach dem Chris Benoit-Fall, da, wie gesagt, Chris Nowinski hat da sicherlich eine Rolle gespielt, beziehungsweise seine Institution, die er da im Grunde ins Leben gerufen hat, sich ja nicht nur um Wrestling kümmert, dass eben dieses viel mehr drauf geachtet wurde, ne, dann wurde nach Gehirnerschütterung wurden die Leute nicht mehr direkt in den Ring geschickt. Es wurde die Wellness-Policy eingeführt, etc. pp. Und jetzt guck mal einer an. Plötzlich sterben WWE-Superstars nicht mehr alle, bevor sie 40 sind. Ha! Ja. Ist ja ein Ding. Wann ist denn der letzte WWE-Wrestler jetzt jung gestorben, wenn es nicht gerade Selbstmord oder irgendeine eine schwere Krankheit war? Bray Wyatt. Das hat aber andere. Ja, das war aber auch Krankheit, ne? Aber sonst. Ja, das war Krankheit, so einer, ja. Der auch in der Doku, finde ich, zu wenig erwähnt wurde, oder der Fall, glaube ich, an sich selber auch überhaupt nicht, war Eddie Guerrero. Ja. Also das. Ja, gut, das ist halt auch tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema Chris Benoit beschäftigen will, dann wird Eddie Guerrero eine große Rolle spielen. Genau. Also, das hat viel damit zu tun. Aber in den Nullerjahren kannst du im Grunde sagen, von Anfang, also von 2000 bis wie 2007 bis zum Chris Benoit-Tod hast du im Grunde gesehen, auch noch ein paar Jahre später natürlich, da sind jedes Jahr Wrestler gestorben in ihren 30ern und ihren 40ern. Und woher kam das wohl? Das kam durch zu viele Gehirnerschütterungen, das kam durch zu Painkiller, Alkohol, Steroide. Und seitdem das aufgehört hat, no shit, sterben die Leute nicht mehr mit 35. Sich dann hinzusetzen und zu sagen, das hat damit nichts zu tun und das ist überhaupt gar kein Problem. Und auch in der früheren Folgen und Steroide, naja, gab's halt, aber ist ja alles gar kein Problem, ne? Das ist ja alles halt so schädlich. Ja, offensichtlich doch, ihr Dödel. Vince McMahon hat es hier zwar erwähnt, ne, dass die Leute eben halt viele Painkiller nehmen mussten und auf Alkohol waren und so weiter. Ja, das war aber auch dein System, was die Leute dazu getrieben hat. Weil die 300 Tage im Jahr wresteln durften und nicht ausfallen durften, wenn sie ihren Push nicht verlieren sollten oder ihr Standing nicht verlieren sollten. Ne, auch da wieder komplett irgendwie entrückt, dass er auch wie in diesem berühmten Interview, wo er dann der Interviewer dann die Blätter aus der Hand schlägt, dass er überhaupt gar nicht reflektiert, dass das was mit ihm zu tun haben könnte. Ne? Auch da, naja, die haben halt viele Painkiller und so genommen. Ja, warum haben sie die denn genommen? Hast du mal darüber nachgedacht? Vince McMahon kommt halt nie irgendwie drüber rüber, als wenn er sein eigenen Tun irgendwie mal reflektiert und drüber nachdenkt, ob es irgendwas mit ihm zu tun haben könnte. Dieser Punkt scheint ihm überhaupt gar nicht in den Sinn zu kommen. In dem ganzen Kontext, was auch schon, ich war, mir gehen langsam die Begriffe aus, es war irgendwie fast schon witzig zu sehen, wenn es nicht so unfassbar traurig gewesen wäre, was ihr gerade gemeint habt, auch mit Undertaker hat das so ein bisschen klein geredet und ungefähr 3 Minuten später wurde halt dann die Gehirnerschütterung des Undertakers im Match gegen Brock Lesnar erwähnt, ja. Wo die Geschichte dann ja war, dass ihm kurz vor, bevor er rausgegangen ist, gesagt wurde, dass er das Match verlieren wird, damit auch die Streak enden wird, reißen wird. Und der Undertaker dann selbst gemeint hat, dass er irgendwie in den ersten 5 bis 10 Minuten im Match eine Gehirnerschütterung hatte. Das Match ging insgesamt 25 Minuten. Er kann sich praktisch an nichts mehr davon erinnern. Wo er dann ja selbst sagt, da ist mir was passiert. Eine Gehirnerschütterung ist halt nicht ganz ohne. Und das hat halt auch dann irgendwelche Folgen, weil das halt an deinem Hirn ist. Und dann halt Vince McMahon da hingeht und das so relativiert. Nee, ich bin davon nicht ganz überzeugt, dass das wirklich eine Gehirnerschütterung war. Ich glaube, das war einfach nur der Schock, dass er erfahren hat, dass er dieses Match verlieren wird. Oder das ist, also erstmal wunderbar gegengeschnitten, dass ein Undertaker, der vorher relativiert hat, einfach selbst zugegeben hat, dass er halt in einer, also vielleicht nicht einer Chris Benoit vergleichbaren Situation drin war, aber halt eine sehr krasse Erfahrung durch eine Gehirnerschütterung hatte und das halt dann wieder relativiert wird, weil an sich muss man ja sagen, dass Gehirnerschütterungen in diesem Sport vorkommen, kann halt mal passieren. Also wenn irgendjemand einen Fehler macht, das ist nicht gut, das ist nicht schön und das muss behandelt werden, aber es kann vorkommen in einem Sport mit Piledrivern und so weiter. Aber dass es halt selbst dann nicht gesagt wird, ja, stimmt, es war halt ein Fehler in dem Match und natürlich hätte das nicht vorkommen sollen und so weiter und so fort, dass er trotzdem gesagt hat, nee, das war der Schock, dass er erfahren hat, dass er das Match verlieren wird. Da dachte ich, das kann nicht wahr sein. Das ist eine Comedy-Veranstaltung in Vince McMahons Kopf. Ja, und ich meine, gerade so Leute wie Bret Hart, ich meine, da hat man es ja relativ deutlich gesehen. Gehirnerschütterung gehabt und einfach weitergewrestelt. Ja. Ja, ging nicht so gut aus. Aber ja, das ist halt, man muss halt ein bisschen dazu sein. Die meisten Leute, die dort sind, vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen, das sind alles Relikte aus einer vergangenen Zeit, denen naturgemäß sieht man auch in anderen Teilen der Gesellschaft, sehr schwer fällt, sich in die heutige Zeit anzupassen. Inklusive Leugnung von wissenschaftlichen Fakten. Also das ist halt immer ein bisschen, die haben das halt immer schon gemacht, das war nie ein Problem, das glaube ich jetzt nicht dran. Und sich nicht einzustehen, dass ja, es gibt eben halt neue wissenschaftliche Untersuchungen, die das klar belegen und dann spielt es keine Rolle mehr an, was du glaubst. Es ist vollkommen irrelevant an, was du glaubst. Ja, es ist so, Punkt. Ja, da haben sie auch dann gesagt, dass das Gehirn, oder der Arzt, der das untersucht hat, dass der noch nie so ein schlimmes Gehirn hat gesehen hat, wie das von Chris Benoit. Naja, okay. Woher könnte das nur kommen? Woher kommt das? Also ich kann mir das überhaupt gar nicht erklären. Ich glaube, das war ja auch eine unglaubliche Zahl an Gehirnerschütterungen, die er hatte. Und dass das, was in dieser Doku gesagt wurde, nicht dem entspricht, was innerhalb von der Kombi gedacht wurde, das sieht man ja auch komplett, wie jetzt mit Gehirnerschütterungen umgegangen wird. Das ist halt auch das komplett Surreale, dass Vince McMahon sich hinsetzt, ja, und ja, alles nicht so, und auch der Undertaker und so weiter, der jetzt auch noch nicht so lange raus ist, ja, guck doch mal an, wie heutzutage damit umgegangen wird. Guck dir mal mit Bryan Danielson an, den wollten sie nicht mehr in dem Ring lassen aus dem Grund. Wenn du eine Gehirnerschütterung hast, kann es sein, du setzt 2 Jahre aus oder für bis immer, wenn du diese Tests nicht bestätigst. Das hat doch einen Grund. Ja. Ist der Undertaker dann auch rumgegangen zu Daniel Bryan, hat gesagt, naja, ich würde dich sofort wieder im Ring lassen, ich glaube nicht daran. Oder das kann doch nicht daran liegen, oder Steve Austin, oder weiß ich was nicht. Oder also die Company innerhalb denkt ja offensichtlich komplett anders. Ja, aber auch die anderen großen Sportcompanies, ne, wie ja auch angeschnitten wurde, NFL, NHL, im Football ist das mittlerweile auch ein Riesending. Und Und zu dem Thema CTE gibt es auch einen sehr guten Hollywood-Film mit Will Smith, ja. Dann kann man gut den Bogen spannen. Wenn man drüber nachdenkt, warum Daniel Bryan nicht mehr in den Ring gelassen wurde, gibt es tatsächlich eine ganz gute Geschichte. Als der Film rauskam mit Will Smith, wie hieß der gleich? Weißt du das noch? Moment. Concussion. Concussion hieß er, ne? Ich habe bloß Concussion. Ja, kann sein. Ja. Der Arzt, der für die NFL zuständig war, der in dem Film auch zukommt, ist der Arzt von WWE gewesen, Dr. Maroon. Okay. Und es hieß dann immer, dass Daniel Bryan so ein bisschen derjenige ist, wo Dr. Maroon zeigt, ja, ich nehme das Thema ernst und ich lasse den nicht mehr in den Ring. Und da wurde auch manchmal so gemunkelt, dass Bryan vielleicht in den Ring könnte und deshalb stark kämpfen musste, erst im Grunde mit Abgang drohen musste, bevor man ihn dann wieder in den Ring gelassen hat, weil er ein bisschen so das Exempel für Maroon war. Das war nämlich auch tatsächlich, als der Film rauskam, das war so die gleiche Zeit. Und Maroon stand durch den Film auch, ich glaube, weiß nicht, auf dem Buch oder so, sehr in der Kritik. Der wurde dort in dem Film auch so gar nicht gut dargestellt. Ja. Dr. Maroon ist tatsächlich WWEs Arzt, wenn es um sowas geht. Ja, kurzer Nachtrag, der Film heißt im Original Concussion, deutsche Übersetzung, erschütternde Wahrheit. Ja, Folge 6 hatte dann halt noch den eben angesprochenen wunderbaren, er ist ein guter Vater oder er ist meine Vaterfigur, Angle. Haben wir eben schon genug drüber geredet. Noch das unangenehm, Ja, war das das war ganz unangenehm. furchtbar. Dann noch, und der Undertaker verdrückt noch fast noch mal Tränen. Ich glaube, Kevin Nash hat das mal kurz über Eric Bischoff gesagt. Er hat über Eric Bischoff gesagt, Eric Bischoff ist mein bester Freund, der hat mich reich gemacht. Und genauso müsst ihr auch das Verhältnis von Vince McMahon sehen. Der hat jeden einzelnen von den Leuten dort reich gemacht. Darf man nicht außer Acht lassen bei dieser Beziehung, glaube ich. Ansonsten gerade klingelt mein Telefon, das ist sehr unangenehm, aber jetzt ist es wieder aus. ja, entschuldige dafür. Damit ist praktisch Folge 6 in Anführungszeichen vorbei, bis zu dem Punkt, wo diese Doku halt eigentlich gedacht war. Nämlich ungefähr vor 2 Jahren wird das Ganze abgedreht. Wir hatten es ja eben auch schon Namen wie General Grant und so weiter gesagt, dass halt dann danach ja dann noch weitere Interviews geführt wurden, beziehungsweise ja auch noch mehr Material dann in die Doku reingeschnitten wurde, wo sich dann ein gewisser Herr Vince McMahon nicht mehr zu geäußert hat. Also von ihm haben wir jetzt keine Aussagen oder ähnliches mehr, die wir dann irgendwie sehen konnten. Zu General Grant ist halt die Frage, was muss man dazu jetzt inhaltlich noch groß dazu sagen? Vieles haben wir ja eben schon angesprochen, was da grob der Vorwurf ist, auch mit den Textnachrichten, die ja von Vince McMahons Anwaltsseite ja schon gar nicht mehr abgestritten werden, sondern einfach nur gesagt wird, das ist nicht die vollständige Wahrheit. Das heißt auch da, die könnt ihr mit Sicherheit auf ganz vielen Internetseiten nachsehen. Vielleicht sind die sogar bei uns auf Wrestling-Infos irgendwo noch zu sehen. Zumindest haben wir es, glaube ich, übersetzt, paraphrasiert. Ist halt die Frage, was bedeutet das Ganze jetzt für Vince McMahon? Er ist ja selbst dann nochmal zurückgekommen, hat auch gesagt, dass er nur schlecht beraten wurde, dass er selbst nie gehen wollte. Alle Personen haben halt bis zum Stichtag General Grant gesagt, er ist jemand, der niemals aufhören würde. Auf gar keinen Fall. Das ist ja auch genau das, was man praktisch in den ganzen 6 Folgen sehen konnte, wie wenig sich ein Vince McMahon von dem Ganzen trennen kann. Er hat keinen Respekt, wie er selber gesagt hat, Entschuldigung, er hat keinen Respekt vor Leuten, die in den Ruhestand gehen, die sollen noch nach Hause gehen und sterben. Zitat. Ja, das ist absolut richtig. Dagegen kann ich halt gar nichts sagen. Und dieses Zitat ist unfassbar. Ja, unfassbar schön, wenn sie so traurig wäre. Frage ist, was bedeutet das Ganze jetzt für Vince McMahon? Also der Gerichtsfall General Grant, Vince McMahon, wo ja auch die WWE angeklagt ist, und John Laurinaitis. Das wird jetzt noch Monate dauern. Da können wir jetzt gerade, natürlich gibt es jetzt keinen wirklichen neuen Stand, auch nicht durch die Netflix-Doku, was so ein bisschen meine Hoffnung war, dass da noch irgendwas Neues bei rumkommt, was aber jetzt nicht der Fall gewesen ist. Was bedeutet das für Vince McMahon? Einfach ganz blöd gefragt. Werden wir ihn jetzt wirklich gar nicht mehr sehen oder wird es da jetzt doch nochmal einen richtig schönen medialen Rundumschlag in den nächsten Jahren geben, dass dieses Thema dann wieder so öffentlich wird, wie es nur sein kann? Ja, das wird sehr. Wenn man traurigerweise hat die Vergangenheit gezeigt, dass er eigentlich immer irgendwie mit einer super unangenehmen Art aus den ganzen Anschuldigungen rauskommt. Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders ist, dass in dem Fall Janelle Grant und auch im Zuge von MeToo, dass da alles aufgedeckt wird und ja, dass er aus der Öffentlichkeit fernbleibt und dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Aber ne, in der Vergangenheit hat es nicht immer geklappt. Ich denke, wie das Ganze weitergeht, werden wir nächstes Jahr dann sehen. Im Moment liegt ja die Verhandlung auf Eis, und weil eine Staatsanwaltschaft in New York gegen ihn ermittelt. Da wurde ja im Grunde das Verfahren auf Eis gelegt oder die Anklage auf Eis gelegt. Vieles wird davon abhängen, ob tatsächlich die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt wegen Menschenhandel. Wenn sie es tun, dann kommt das sicherlich nochmal richtig in die Medien. Wenn sie es nicht tun, dann wird dann wahrscheinlich der Prozess weitergehen, und ich glaube nicht, dass der vor Gericht gehen wird. Ich glaube, Vince McMahon wird dann Shitload of Money in die Hand nehmen und das schon ganz in den Rachen schieben. Und wie das immer so ist, unabhängig davon, was die jetzt sagen, von wegen, ne, Channel Grant will gehört werden und will ihre Story öffentlich machen, etc. pp. Hier geht es im Grunde darum, Geld zu bekommen. Weil das ist nun mal so. Ich glaube auch hier in dem Fall nicht daran, dass es hier wirklich darum geht, Vince McMahon nur zur Rechenschaft zu ziehen, weil wahrscheinlich die sich auch bewusst sind, dass das einfach nicht passieren wird, ne? Weil es eben halt schwer nachweisbar ist. Ganz anders wird es, wie gesagt, wenn die Staatsanwaltschaft irgendwie die Anklage erhebt, dann steht eine gute Chance, dass es wirklich vor Gericht geht, und dann wird es hässlich. Weil dann werden viele Leute befragt werden, auch von den aktuell noch Leute, die bei WWE sind, ne? Und dann wird das in die Öffentlichkeit gezerrt. Also vieles wird davon abhängig sein, was die Staatsanwaltschaft entscheidet. Wenn die sagt, nee, strafrechtlich nicht relevant, dann geht es nur noch um die private Klage von Channel Grant, und die wird mit Sicherheit mit viel Geld beigelegt. Weil das halt nur mal immer so läuft, ne? Und wenn das so werden kommen sollte, dass das beigelegt wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir Vince McMahon durchaus wieder in den WWE-Shows sehen. Sicherlich nicht mehr irgendwie als Verantwortlicher, aber für ein, und hier ist derjenige, der als ermöglicht hat, steht auf und applaudiert für Vince McMahon in der Art und Weise. Kann ich mir das durchaus vorstellen, ne? Weil ich auch keinen in der Company und auch nicht bei TKO generell für so moralisch halte, zu sagen, dass die das generell ausschließen möchte. Und dann ist es eine Frage der Zeit, ne? Man könnte jetzt noch tief in das Thema gehen, eben halt zum Beispiel auch, was man bei TKO davon wusste. Ist halt ein bisschen unglaubwürdig, dass man Vince McMahon zurückbringt, ohne das vorher zu untersuchen, etc. pp. Soll heißen, ich halte, wie gesagt, keinen von denen moralisch irgendwie so auf dieser Ebene, dass man sagen könnte, da würde das irgendjemand ausschließen. Wenn der Fall beigelegt wurde mit viel Geld, dann ist es für mich eine Frage der Zeit, bis wir den dann irgendwann wieder sehen werden. Ich glaube, in puncto TKO ist es vielleicht auch weniger eine moralische Frage, ob sie ihn bringen, sondern, also an Moral glaube ich da definitiv auch nicht, aber vielleicht eher eine Sache von, ob sie dadurch nicht so viel Gegenwind bekommen, dass sich das einfach wirtschaftlich eher in ein Desaster endet, wenn sie da jetzt wirklich nochmal mit einem Vince McMahon in irgendeiner Form kooperieren. Nee. Aber haben sie ja beim ersten Mal auch nicht. Das war ja auch damals noch, als die Klage, nachdem er zurückgetreten ist, wo er dann wiedergekommen ist, wo er sich dann hingestellt hat. Ne? Sie haben ihn zurückgeholt und mit dem zusammen in den Fernsehen gegangen. Und die Medien haben dann nicht mehr kritisch drüber berichtet. Ja. Und da war es ja auch schon das Thema. Das Thema ist jetzt nicht anders. Es sind nur mit mehr Details durch die Klage ans Licht gekommen. Das Thema war vorher auch schon da. Der wäre jetzt noch da, hätte Channel Grant nicht die Klage eingereicht. Hätte er einfach die 2 Millionen an sie noch gezahlt, würde er immer noch dort sitzen. Und wie gesagt, darum geht's ja. Ne? Die Anschuldigung gab es schon. Er ist deshalb zurückgetreten. WWE hat angeblich ermittelt und konnte nichts weiter feststellen, und er musste halt das Geld zurückzahlen. Das war der Status quo. Dann war er der Meinung, dass man ihn zu Unrecht rausgedrängt hat, hat sich im Grunde seinen Weg zurück, also auf gut Deutsch, hat dort sein Stimmrecht genutzt, um Leute aus dem Vorstand rauszumischen, die gegen ihn gestimmt hat. Angeblich hatten aber auch Triple H, Nick Khan und Stephanie McMahon auch gegen ihn gestimmt. Also das ist ja, um das vielleicht mal zusammenzufassen, ne? Stephanie McMahon ist damals zurückgetreten. Und zwar zum Zeitpunkt, als WWE wohl diese Dokumente erhalten hat, wo er diesen Hinweis bekommen hat von Channel Grants Bekannter, dass da was war, ist Stephanie McMahon zurückgetreten. Es gab dann diese internen Ermittlungen. Es wurde wohl intern festgestellt, dass da Geld geflossen ist, was nicht angegeben wurde von WWE. Dann kam dieser Artikel, dann kam er also überhaupt an die Öffentlichkeit. Bis dahin hat man alles geheim gehalten. Es hieß auch immer nur Stephanie McMahon, dass es da irgendwie Reimungen gibt, warum sie zurückgetreten ist, aber man wusste nicht, warum. Mittlerweile scheint klar zu sein, worum es da geht, ne, um diese Geschichte. Es ist dann durch diesen Artikel in den Medien ebenfalls dieser Schweigegezeigung die Rede gewesen und dass WWE das Geld von WWE quasi genommen hat und nicht angegeben hat. Daraufhin hat WWE eine Ermittlung eingeleitet, deswegen, ne, also auch wegen internen Machtmissbrauch und ne, Geld und so weiter. Und da war im Grunde, ja, da wurde nichts weiter gefunden, die Gelder wurden halt gezahlt und Vince zahlt das zurück, alles gut, ne, alles halb so schlimm, er hatte halt Affären. Vince McMahon war halt der Meinung dann, dass er zum Rücktritt gedrängt wurde, obwohl es gar nicht nötig war. Er hatte ja nur Affären quasi. Soll heißen, hat dafür gesorgt, dass 2 oder 3 Leute, die gegen ihn gestimmt haben, oder gegen seine Rückkehr gestimmt haben, entlassen wurden. Natürlich nicht Triple H und Stephanie McMahon, natürlich nicht die eigene Familie, sondern 2 andere Leute. Hat sie durch seine Leute ersetzt. Dann wurde dafür gestimmt, dass er zurückkommen kann. Stephanie McMahon ist wieder zurückgetreten in dem Moment. Und damit dürfte dann klar gewesen sein, warum sie beim ersten Mal zurückgetreten ist. Und ja, dann kam halt der Deal mit Endeavor, die ihn halt dann im Grunde wieder eingesetzt hätten. Und da wäre halt nur heute noch, hätte Channel Grant nicht dann später diese Klage eingereicht, weil sie halt diese restlichen Zahlungen nicht mehr bekommen. Genau, kurzer Einwurf. Und zwar hat er ja auch da, als er sich wieder reingeklagt hat ins Board, hat er ja auch alle Verkäufe, die damals eigentlich vorangetrieben wurden, hat er ja blockiert, indem er gesagt hat, ihr bekommt von mir keine Unterschrift, wenn ich da nicht wieder sitze. Also, wie gesagt, dass er sich schuldig sieht, ist nicht so und dass TKO da irgendein Problem drin sieht, ist auch nicht so, weil dieser Verkauf ist ja in der Zwischenzeit abgewickelt worden und wie hieß gleich der Chef, CEO von TKO, wie hieß der Typ gleich? Ari Emanuel, genau. Der war ja im Grunde der Entscheidungsträger und der hat ja Vince McMahon zurückgebracht. Und du, also es gibt ja jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder das Board of Directors, zu dem Nick Khan, Triple H, Stephanie McMahon, haben den angelogen und gesagt, ja, die Ermittlungen haben nichts gebracht, alles cool, kauf das Ding mal und setz ihn wieder ein. Ne? Oder die haben ihm gesagt, das und das ist der Fall, ne? Und der hat ihn trotzdem zurückgeholt, also er wusste, was da im Grunde ungefähr abgegangen ist. Es gibt diese beiden Möglichkeiten. Entweder ist er halt ein Dummlack mit sehr viel Geld, wo du dich fragen musst, wie ist denn das Geld gekommen, wenn der so blauäugig in eine Sache rangeht, oder hat er es jetzt auch nicht unbedingt so, ne? Mit, also auf gut Deutsch, wenn er glaubt, dass er damit rumkommt, dann macht das halt. Eine wirkliche, also, ja, ist halt immer ein bisschen eine komische Sache. Und ich glaube halt einfach, dass es eine Frage der Zeit ist, wenn Vince McMahon noch so lange legt. In 2 Jahren spricht da niemand mehr drüber, wenn das außergerichtlich mit Geld beigelegt wird. In 2 Jahren spricht da niemand mehr drüber. So läuft das nun mal. Ja. Es ging beim ersten Mal sogar noch deutlich schneller. Da hat es keine 2 Jahre gedauert. Da hat es ein paar Monate gedauert und niemand hat mehr drüber gesprochen und alle haben ihn bejubelt, als er rauskam. Das waren eh ganz surreale Szenen, aber es ist auch nichts, was man wahrscheinlich einen groß wundern dürfte. Ist vielleicht, also wenn es außergerichtlich beigelegt wird, dann unterschreibe ich auch jede Wette, dass wir ihn bald irgendwann nochmal wiedersehen, weil dann kann man sich ja wie auch in dieser Doku geschehen einfach hinstellen und sagen, er wurde nie verurteilt, damit ist er vollkommen unschuldig und man kann ihm nichts nachweisen und damit ist er praktisch, er hat eine komplett weiße Weste. In 20 Jahren ist das ähnlich dann wie das mit den Steroidenfall, ja. Ja, ist halt höchstens die Frage, wenn er halt dann wirklich verurteilt wird, dann ist halt die Frage, inwiefern das vielleicht einen Unterschied macht, wenn er dann ein verurteilter Straftäter ist. Das ist dann erstmal die Frage natürlich, in was seine Bestrafung dafür wird. Aber da hätte ich zumindest so den Gedanken, dass das dann ein Grund sein könnte, ihn nicht einfach wieder in seine alten Persona zurückzuholen und zu sagen, ja, ja, ist ja alles gut. Dann wird es bei dem eigentlichen Status quo bleiben, dass man sich im Grunde distanziert und dass man ihn auch nirgendwo sieht. Ne? Also ist ja auch eine Art von Verleugnung. Also man hat ihn ja nur überall rausgenommen, wo es nur überall geht. Es gibt keine Hinweise mehr darauf. Ne? Auf ihn direkt natürlich, auf alten Archivmaterial jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass man ihn noch absichtlich im Fernsehen zeigt. Also dann wird es bei diesem Status im Grunde bleiben. sagt. Also jetzt rein vom, sagen wir mal so, ist er menschlich tragbar, ist es nicht, weil wie gesagt, diese Textnachrichten dort, die kann man davon ausgehen, eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, will jetzt keine Prozentzahl nennen, dass die echt sind und die reichen vollkommen aus, um zu sagen, dem sollte man niemals mehr zurückholen. Ich glaube, das ist weniger so eine Sache, ob man das glaubt oder nicht. Die Anwaltsseite hat doch sogar auch gesagt, die sind echt, aber es ist halt nicht vollständig und nicht aus dem Kontext gerissen. Genau, und es wird nicht gesagt, was sie davor und danach noch geschrieben hat und so weiter und so fort. Aber es wurde doch zugegeben, dass die vorgelegten Screenshots des Chats alle genauso vorgekommen sind. Es wurde nur gesagt, dass da einige Nachrichten fehlen und dass der Kontext fehlt. Aber die können es nicht beweisen, weil Vince McMahon es gelöscht hat. Sind sich aber wohl nicht bewusst, dass die haben ja wohl ihr Handy, dass wenn da was gelöscht wurde, dass man das trotzdem feststellen kann. Weiß ja nicht, wie das mit Vince McMahon so ist, wie er sich mit Technik auskennt, dass das nicht ausreicht, auf einer Seite zu löschen, sondern dass es schon auf zwei Seiten sein muss. Ja, das fand ich auch sehr skurril, einfach zu sagen, ja, also, das ist aus dem Kontext gerissen, aber den können wir nicht liefern, weil wir haben den gelöscht und deswegen ist er für immer verloren. Ja, es ist halt auch ein bisschen blauäugig, das Ganze. Aber ja, es wird halt spannend zu sehen sein. Wie gesagt, ich glaube, bis Ende des Jahres liegt das Ganze auf Eis, weil wer weiß, wie lange wie die Staatsanwaltschaft, wie lange die ermitteln. Das kann natürlich noch viel länger dauern. Ne? Aber wenn da rauskommt, ob die jetzt eben halt dann wirklich auch Anklage erheben, wird sich entscheiden, wie es dann weitergeht. Das wird also spannend zu sehen sein. Und dann wird das sicherlich nochmal Thema werden. Und je nachdem, wenn sie Staatsanwaltschaft, wie gesagt, wenn das Ganze vor Gericht geht, dann wird das ein Riesenthema nochmal werden. Weil dann auch WWE dort reingezogen wird und wie gesagt, Leute, die bei WWE eben halt in der Führungsspitze saßen oder beziehungsweise noch sitzen. Ja, damit haben wir, also ist die Frage, haben wir jetzt dazu noch groß was zu sagen? Naja, wie fand man die selber? Ja, also ich meinte jetzt gerade noch punkto General Grant. Nee. Ja, ich glaube, wichtig ist an alle Leute, die jetzt auch sagen, die sich nicht sicher sind oder die sagen, ja, es gibt ja auch viele, die irgendwie behaupten, ja, sie lügt irgendwie und so weiter und so fort. Es gibt ja immer wieder diese Töne, ne? Lest euch doch einfach diese Anklageschrift durch. Das sind zwar viele Seiten und das ist richtig schwer zu lesen in dem Sinne, weil es unschön ist, aber niemand, der das gelesen hat, nimmt Vince McMahon in Schutz und alle sagen mit, das ist das Wichtigste, was wir jemals gelesen haben. Ist ja nicht so schwer. Ich weiß, sowas ist immer ein bisschen anstrengend, sich mit sowas zu befassen und so weiter, aber bevor ihr irgendeine Meinung ins Internet setzt und der Meinung sagt, ne, sie lügt nur etc. pp., selbst wenn nicht alles der weitere Schritt, lest euch das durch. Auch von den Wrestlern, ne, die sich dazu geäußert haben, die das gelesen haben, hat niemand irgendwie nur in irgendeiner Form irgendetwas etwas gesagt. Ja, das glaube ich nicht, was dort steht oder so. Sie haben alle gesagt, ja, das dort steht widerlich, ist widerlich und im Grunde das Schlimmste, was sie jemals gelesen haben. Und zugegebenermaßen, wie gesagt, es gibt Leute, die mit Vince McMahon zusammengearbeitet haben, die ihn gut kennen und die gesagt haben, ja, das sind seine Textnachrichten. Wie gesagt, es gibt eigentlich keine Zweifel, dass die der Wahrheit entsprechen. Lest euch das durch. Und bildet euch dann eure Meinung. Dass das alles gelogen ist, ist im Grunde unmöglich. Das ist nicht der Fall. Passt auch im Grunde, sie müsste schon ein Genie sein, dass es auch zeitlich alles so gut ist, ne, mit den Dingen, die da passiert ist. Vertragsverlängerung von Brock Lesnar etc. pp. Ne, die Dinge, die jetzt so chronologisch im Grunde aufgeführt wurden, ne, das passt halt alles auch in den Zeitrahmen. Da müsstest du viel Zeit investiert haben, um das so hinzubekommen, dass du dort keine Lücken findest, wo du sagen könntest, ja, das passt jetzt aber zeitlich irgendwie nicht oder so. Dafür ist es auch relativ viel. Lest euch das durch, wenn ihr das unbedingt wollt, dann bildet euch darauf eine Meinung und dann macht's wie alle anderen, wartet da drauf, was da irgendwie in den nächsten Monaten kommen mag. Und da glaube ich auch unabhängig von der gerichtlichen Schuldzuweisung auch diese rein, ja, für, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, die eigene, von mir so subjektive Wahrnehmung, was man von der Person Vince McMahon hält. Ich glaube, wenn man all die Sachen, die thematisiert wurden, sei es Steroidskandale, Ringboy-Skandal, Jimmy Snuka, Rita Chatterton, ich weiß gar nicht, ob ich alles aufgelistet bekomme, Sable, dann noch die ganzen Affären, die bestätigt Massaro. Wurden. Mike Tyson, ich habe mir gerade so viel markiert, ich sehe das gerade alles schon gar nicht mehr. Owen Hart und so weiter und so fort. Ja. Wenn es wirklich der Fall ist, dass Vince McMahon in all diesen Causas der Unschuldige oder von mir aus sogar noch der Gute sein soll, dann ist es wahrscheinlich ungefähr genauso wahrscheinlich, dass ihr bei den nächsten 5 Lottoziehungen am Stück 6 aus 49 gewinnt. Ich glaube, wir reden hier von 1 zu unendlich, dass Vince McMahon eine weiße Weste hat. Und das meine ich jetzt, wie gesagt, nicht auf juristischem Wege gemeint, weil da ist er meistens dann auch drumherum gekommen. Aber von der eigenen subjektiven Wahrnehmung kann es gar nicht sein, dass dieser Mann in jeglichen dieser Fällen unschuldig ist. Nein. Es ist unmöglich. Es ist zu unwahrscheinlich, dass das vorkommen kann. Und vor allen Dingen, das finde ich halt so ein kleines Stückchen bei der Netflix-Doku, die oft sehr subtil geblieben ist, die nicht mit dem Hammer irgendwie draufgehauen hat. Wir erinnern uns mal zurück, Vince McMahon hat selber gesagt, dass das, was er sagt, was er in der Öffentlichkeit sagt, im Grunde immer was anderes ist, als er wirklich denkt. Das bedeutet, er lügt immer. Kann man sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann sagt niemals die Wahrheit, weil sich niemand sein wahres Ich sehen lassen will. Ja. Naja, Glückwunsch. Auch was sehr schön war in der Doku, ist, dass wirklich keiner Wrestler, der interviewt wurde, hat jegliche Vorwürfe, die erhoben wurden, abgewiesen. Also es war, ne? Also jeder hat... Die haben sich davon im Zug gehalten. Das ist halt, hast du ja schon gemerkt, wo gefragt wurde, ne, erst was wird Vince McMahon im Grunde in die Geschichte eingehen, dass die sich alle zurückgehalten haben. Weil deshalb, ich bin mir relativ sicher, dass dann auch von einigen Anwälten und so weiter, dass Netflix da viel Post bekommen hat, gerade von The Rock und so weiter, die haben sich sicherlich noch viel andere lobende Sachen geäußert, die wollten nicht, dass das gesendet wird. Da bin ich mir relativ sicher. Die sind ja nur, Cena und The Rock und so weiter, sind ja sehr auf ihren Ruf bedacht. Diese ganze Geschichte hat eben halt diesen ganzen Kontext dieser ganzen Serie komplett verändert. Wenn die sich dort hingesessen hätten, das wäre dort 6 Folgen lang drum gegeben, was für ein dufter Kerl eigentlich Vince McMahon ist, und der ist ja eigentlich total missverstanden und eigentlich gar nicht so, wie alle denken. Meine Güte, wäre das gegen den Baum gegangen vor dem aktuellen Hintergrund. Ja, vor allem, man hat ja auch bei den Leuten wie Rock und Cena, wie du gerade schon gemerkt hast, 2 Leute, die sehr darauf bedacht sind, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, die wurden ja auch wirklich mit ihren Aussagen nur ganz spärlich eingesetzt. Also manche Leute waren ja gefühlt alle 10 Minuten in jeder Folge dran, die irgendwie ihren Senf zu abgeben haben. Und ich würde mal fast behaupten, Cena und Rock werden noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel mehr Aussagen getätigt haben, die wahrscheinlich dann, wie du gerade gesagt hast, extra dann rausgeschnitten wurden, weil es schlecht für die ausgegangen wäre. Aber da merkt man. Weil ja beides auch so PR-Menschen sind, ne? Die im Grunde. Andere tragen ihr Herz auf der Zunge, da glaube ich immer noch, ne, dass die bereit sind, drüber zu reden, aber von Cena und The Rock kam doch garantiert nur Blabla. Und das Blabla wird eben halt vor dem Hintergrund, was die Doku eigentlich sein sollte, alles positiv gewesen sein. Dementsprechend haben sie dann das wahrscheinlich noch rausgezogen, was dann irgendwie vertretbar war, und das war halt nicht mehr viel. Und selbst da wirkt ja John Cena immer noch wie ein unsympathischer Roboter. Wir sind halt auch gefühlt die einzigen beiden mit Cody, der auch nicht wirklich oft vorgekommen ist, die noch wirklich eine aktive Karriere haben und was verlieren können. Der Rest sind halt WWE-Rentner. Richtig. Da ist es im Zweifelsfall auch egal, wenn die jetzt mal einen Shitstorm bekommen. Die 2 waren halt schon. Und eben halt auch WWE-Rentner, die abgesehen von Paul Heyman gar nicht, oder was heißt, die gar nicht mehr so in der heutigen Zeit sind, ne, was ich vor uns gesagt habe, dass das Leute sind aus einer ganz anderen Epoche, wo alles anders war, die stellenweise wahrscheinlich auch denken, dass das alles gar keine so große Sache ist, die das alles noch, so viele Dinge, die da passiert ist, ne, ja, so ist es halt, ne, so sind es halt, ne, Boys are Boys, oder wie auch immer man das nennen will, ne, oder Boys being Boys. Und genau so ist es halt. Die sind halt ein bisschen bereitwilliger, darüber zu reden, während Leute wie John Cena, Cody Rhodes und The Rock genau wissen, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Das geht halt einfach nicht mehr. Ja, und Heyman ist ja so noch gefühlt einer der wenigen gewesen, die sich jetzt nicht extrem negativ geäußert haben. Also die Aussagen waren relativ neutral. Wenn man aber so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, war es gefühlt der Einzige, der wirklich etwas Negatives gesagt hat, jetzt mit Ausnahme vielleicht von Bret Hart oder so. Oder Tony Atlas. Ja. Aber die WWE-nahen Leute, Undertaker, Stone Cold, Bruce Pritchard und so weiter und so fort, von mir aus auch ein Triple H oder so, die waren ja sehr bedacht, entweder nur Positives zu sagen oder halt so inhaltslose Phrasen, wo es halt schwierig ist, irgendwie irgendetwas rauszulesen. Wie Jens schon sagte, einfach nur leeres Blabla. War schon sehr viel Luft dabei. Ja. Im Zuge, dass wir jetzt, glaube ich, schon über 2 Stunden dabei sind, was sagen wir denn, also wir gehen jetzt mal raus vom Inhalt und der Persona Vince McMahon, was sagen wir denn über die Doku an sich? Wer möchte anfangen? Oh, mach ich mal. Sehr gut gemacht. Ist ja auch, meine ich, von dem gleichen Regisseur wie Tiger King. Und ich muss sagen, also es war unterhaltend. Ja. Man hat gemerkt, dass die Macher auch so ein bisschen versucht haben, die Leute und die Protagonisten der Serie auf die eine oder andere Weise ein bisschen zu exposen, auch wie wir auch schon gesagt haben, mit der Kamera, wo Stephanie McMahon dann auch nochmal nachgefragt hat, wegen Mike Tyson, so dass solche Sachen mit drin sind. Sehr unterhaltsam, sehr befremdlich, fast wie ein Fiebertraum. So viele unangenehme Themen dabei. Dann zwischendrin hast du eine WWE-Nacherzählung seit der Übernahme von Vince McMahon. Daher ein bisschen konfus, aber alles in allem gut gemacht, gute Unterhaltung. Sollte man sich vielleicht nicht so wie wir, um darauf nochmal zurückzukehren, reinprügeln in einer kurzen Zeit, sollte man vielleicht in Stücken angucken, ein bisschen sacken lassen und wie Jens schon gesagt hat, der übrigens nicht von Dark Side of the Ring gesponsert ist, sich vielleicht, wenn man da noch nicht profound ist, in die Dinge nochmal einlesen oder einschauen. Ist kein Muss anzugucken, aber wer Bock auf so eine kleine Zeitreise und vielleicht auch mal Einblicke in den wirren Charakter des Vince McMahon möchte, kann ich es nur empfehlen. Ja, würde ich im Grunde zustimmen. Ne? Die Produktion ist halt schon gut gemacht. Die Hoffnung hatte ich halt auch. Auch wenn da jetzt für unser einer sicherlich nicht viel Neues dabei war, das sind alles alte Geschichten und auch was jetzt Wrestling-Geschichte angeht, das ist auch sicherlich für viele von euch jetzt nicht unbedingt neu, aber während den ganzen Sachen Skandale und kleinere Hintergründe abseits der WWE-Geschichte oder der Geschichte, wie WWE sie erzählt, sich nochmal was anschauen wollen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, sage ich mal, weil es halt auch sehr zugänglich ist durch diese Netflix-Produktion. Es ist jetzt nicht super tief, deshalb auch immer wieder der Verweis auf Dark Side of the Ring, weil einzelne Themen und selbst Dark Side of the Ring beleuchtet nicht alles, aber geht halt nochmal viel intensiver auf diese einzelnen Punkte ein, als das und auch viel stellenweise kritischer und als Netflix das tut. Deshalb, wenn man sich da noch tiefer, damit beschäftigen will, ist das halt eine gute Alternative. Aber so zum Einstieg, um sich zu informieren, und eben halt, wenn man solche Dokumentationen mag, ist das wirklich ein gutes Ding. Wie gesagt, was Neues kann man da jetzt nicht, konnte man nicht erwarten und ist jetzt auch nicht wirklich. Das sind alles Sachen, die bekannt sind. Ich finde jetzt auch, im Gegensatz zu Bruce Prichard, der ja meinte, dass da Vince McMahon viel zu negativ weggekommen hat, würde ich gar nicht sagen, so negativ kam Vince McMahon da nicht weg. Na, wenn man da nicht auf die kleinen Feinheiten achtet und da wirklich tief im Thema drin sind, hast du viele Dinge, die du halt übersehen kannst. Ne? Also klar, kommt Vince McMahon am Ende wie ein egozentrisches Arschloch rüber. Ne? Aber nicht ganz so schlimm, wie man denken mag. Ganz so, auch aufgrund der Kommentare ist das immer so ein bisschen, weil es ja auch nicht viel Neues zu den Channel Grant gibt und weil das alles nur so Einblendungen sind, die da kommen. Ne? Es ist jetzt nicht eine Katastrophe für Vince McMahon, auch wenn er jetzt nicht wirklich gut wegkommt. An sich, wie gesagt, ist es durchaus eine gelungene Doku, die man sich angucken kann. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin positiv überrascht, aber es ist das, was ich im Grunde am Ende irgendwie beinahe zumindest gehofft, dass es wird, auch wenn einige Themen, wenn ich mir die noch ein bisschen ausführlicher gewünscht hätte. Und weniger, das hat mich ein bisschen gestört, weniger WWE-Geschichte erzählen. Da sind halt wirklich viele Sachen dabei, die so durchgekaut sind von WWE selbst schon. Montreal Screwjob, gut, da kannst du über Hintergründe sprechen, aber das alles nochmal so durchzukauen und Aufstieg der WCW und so weiter und so fort, das ist alles so ein totgelatschtes Thema, dass du zwischendrin die Folgen, zumindest für mich persönlich, weil man das schon so oft gesehen hat, dass das so ausgelutscht war und du hattest dann halt immer nur zwischendurch mal so kleine Pieces, die neu waren und die gut waren. Das störte mich ein bisschen persönlich. Also wenn ihr euch da mit den Themen schon alle auskennt und da schon alles gesehen habt, ne, dann müsst ihr euch diese Folgen wahrscheinlich nicht angucken. Okay, wart beide schon relativ ausführlich, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht groß nachplappern. Persönlich fand ich sie auch unterhaltsam und das ist, glaube ich, das, was Netflix-Dokus auszeichnet. Also jeder, der irgendwie die Michael Jordan-Doku gesehen hat oder gerade ja auch schon vom selben Regisseur mit Tiger King und so weiter und so fort. Netflix achtet halt immer sehr darauf, dass deren Dokumentation halt auch immer eine gewisse Unterhaltungskomponente annimmt, was ja an sich nicht das ursprüngliche Ziel einer Dokumentation ist. Und ich finde, das wird auch in dem Fall wieder deutlich. Also dieses ganze WWE-Geschichten-Ding hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber es wirkte halt sehr so, dass sie halt ihren schönen roten Faden dann irgendwie erzählen können, damit das halt in puncto Unterhaltung besser funktioniert. So wirkt es zumindest auf mich. Für jeden, der jetzt vielleicht kein Experte dieses Business ist und vielleicht sich auch mit der Historie nicht so unfassbar gut auskennt, wird damit sicher halt was Neues bei gewesen sein und dann ist es auch ganz interessant erzählt. Wie Jens schon gesagt hat, das war zwischenzeitlich sehr zäh, weil es gibt gefühlt kein Thema, was ich schon so oft irgendwie wrestling-historisch sehen musste, wie die Monday Night Wars. Und das hatte auch in dem Fall wenig mit Vince McMahon zu tun, außer vielleicht noch die Pointe davon, dass er irgendwie immer gewinnt oder so. Deswegen, ich bin auch ganz bei Jens im Punkte von Vince McMahon kommt da gar nicht so irre schlecht weg oder nicht so schlecht, wie es hätte sein können. Und gefühlt die schlechtesten Momente von Vince sind die, die er selbst halt irgendwie initiiert hat. Also von dem Zeug, was er in den Interviews gesagt hat, kommt er halt am schlechtesten weg. Aber der Mann hat auch einfach kein Verständnis für, wann er halt vielleicht ruhig sein sollte und wann nicht. Haben wir auch diverse Beispiele in den letzten 2 Stunden für geliefert. Deswegen hätte ich gesagt, für jeden Wrestling-Fan wird das mit Sicherheit unterhaltsam sein. Die Doku ist gut gemacht, könnte noch sehr viel mehr Finger in die Wunde legen. Wäre es natürlich auch schwierig in den 6 Folgen, weil jedes einzelne dieser Themen hätte diese 6 Folgen problemlos voll machen können. Dennoch hätte ich gesagt, dass es halt einen groben Überblick gibt. Wir haben ja auch gerade schon mehrfach gesagt, Dark Side of the Ring und so weiter und so fort. Also für jeden, der diese Doku nicht gesehen hat, aber sich jetzt fast 2,5 Stunden Podcast dazu angehört hat, schaut es euch an. Ist nicht schlecht, ist es gut, ist es unterhaltsam, Ihr ist seid es aber nichts Gewinner. Weltbewegendes. Und wenn ihr die Absicht oder wenn ihr die Hoffnung habt, ihr könnt da irgendwas Neues drin lernen, was vielleicht vorher in den Medien nicht nachzulesen war, müssen wir euch halt relativ klar enttäuschen. Nee, das ist es nicht. Alles in Causa General Grant könnt ihr auch bei Wrestling Infos nachlesen. Alles zu diesen ganzen bisherigen Skandalen wird lang und breit in Dokumentation irgendwie schon aufgeklärt. Für eine Netflix-Doku hat es halt den Punkto Unterhaltung wirklich gut erfüllt. Und ich glaube, dagegen lässt sich relativ wenig sagen. Habt ihr ansonsten Wie noch gesagt, etwas, was ihr loswerden möchtet? Weil sonst könnten wir, glaube ich, auch wirklich in die Abmoderation gehen und die Leute endlich erlösen, die sich das jetzt 2,5 Stunden lang angehört haben. Nee, ich bedanke mich bei Nö, euch. ich glaube auch Aber nicht. sonst, ja, für den netten Plausch. Ansonsten habe ich aber auch nichts mehr. Ja, ich schließe mich dem an. Es ist eigentlich alles gesagt, Gut. denke ich. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden auch, dass das jetzt so schnell nach Publikwerden funktioniert hat. Ich habe auch ein bisschen Jens Feuer unterm Hintern gemacht, dass er sich das möglichst in 36 Stunden komplett anschaut. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt lang und breit unsere Meinung. Ihr könnt sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr das jetzt irgendwie ganz anders wahrgenommen habt, wer bei euch irgendwie positiv, negativ weggekommen ist, wie ihr vielleicht auch manche Thematiken anders betrachtet als wir. Ich werde es mir auf jeden Fall das durchlesen. Ich werde da auch so gut es geht drauf reagieren, weil dadurch, dass es jetzt kein Weekly Podcast ist, können wir nicht einfach nächste Woche drauf eingehen, sondern der wird halt jetzt so stehen bleiben und wir werden da im Nachhinein noch nicht mehr groß irgendwas dann in einem Podcast zu sagen können. Und ansonsten kann ich auch nur auf unsere anderen Podcasts verweisen, auf unsere Startseite. Punkto General Grant werden wir euch natürlich so gut es geht dann bei allem informieren und auch aktuell halten. Ja, mein Name ist Stefan, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.